klar. Dann, hi, hallo hier im Dicken Engel am heutigen Dienstag, wo wir uns zusammensetzen wollten und einmal mit Teilnehmern über das Lichtermeer in Erfurt am Wochenende reden. Also Teilnehmer ist, glaube ich, ja ein ganz klein bisschen vorsichtig falsch gesagt. Da hat wohl die CDU ein Lichtermeer veranstaltet, ausgerechnet am Jahrestag der Reichspogromnacht und gleichzeitig des Mauerfalls. Und da zogen allerlei merkwürdige Gestalten mit durch Erfurt. Und da, das hat mich mal sehr interessiert, wie das denn eigentlich war. Wir haben hier auf dem Podium, kommt, ihr könnt euch selber vorstellen. Fühlt sich keiner angesprochen. Ich fange einfach mal an. Ja, servus zusammen. Kai mein Name oder auf Twitter KaiF, da kennt ihr mich her. Ich war auf der Demo dabei und ihr habt das vielleicht ja auch über Twitter ein bisschen gelesen, dass ich da so ein bisschen darüber berichtet habe, was mir für Dialoge da um die Ohren geschossen bekommen sind. Da kann Klaus gleich auch noch mal ein Liedchen von singen, was man alles für mögliche zwielichtige Gestalten dort getroffen hat und welche Farce dieses ganze Lichtermeer überhaupt war. Also so viel erstmal zu mir. Genau, und wen haben wir denn noch? Wir haben den stellvertretenden politischen Geschäftsführer Bernd aus Thüringen. Wir haben den neuen Vorsitzenden von Thüringen namens Bratwurst. Ich weiß jetzt nicht, wie du mit Vornamen heißt. Und wir haben den Klaus TH und den Michael, der aber eigentlich doch eher aus Hessen ist, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Oh, wir hören den nicht alle, zumindest ich nicht. Aber vielleicht helfe ich nach. Ja, Micha ist aus Hessen. Micha hat uns unter anderem mit Material ausgeholfen und ist mit anderen, unter anderem auch Christos, im Auto aus Hessen nach Erfurt gekommen, um uns dort zu unterstützen. Super, jetzt erzählt doch mal, diese Demo war angesetzt, das ging schon ein paar Tage vorher rum. Und da, das war ist ja nur ein relativ geschmackloser Termin für irgendwas mit Licht und nachts. Und da hatten sich ganz viele merkwürdige Leute angesagt. Die AfD hatte auch dazu aufgerufen. Und ich glaube auch so landsmannschaftliche Kameradschaften und die NPD und in irgendwelchen Nazi-Foren ist das auch rumgegangen. Waren denn da so viel Rechte da oder wie habt ihr das erlebt? Ihr seid da hingekommen und was war da? Soll ich anfangen? Ich Ja fange klar, einfach mal erzähl doch an. mal, lass uns ein bisschen teilhaben, genau. Sehr gerne. Wir sind direkt von unserem Landesparteitag darüber gejuckelt. Der Klausch hatte noch einen schönen Antrag gestellt auf den Landesparteitag, dass wir halt vorher aufhören können, damit wir noch in Ruhe aufräumen und dort auflaufen können. Das Ganze war so gegen 17 Uhr angesetzt, zumindest laut des Facebook-Events, was dieser Klaassen Ratzt von der CDU, der diese Veranstaltung angemeldet hat, losgehen sollte. Gegen 16:30 Uhr war es eigentlich noch relativ gediegen, hat sich aber dann innerhalb dieser Stunde bis so 17:30 Uhr doch sehr stark gefüllt. Die Thüringer Allgemeine und auch einhellig in den Medien wird von ungefähr 4000 Besuchern berichtet. So viele kam mir ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nicht vor. Und ja, wie soll man das sagen? Es war halt schon ein bisschen dämmerig. Und wenn man so sagt, welche zwielichtigen Gestalten da durchlaufen, die lernt man immer erst kennen, wenn sie dann auf einen zukommen. Ihr müsst euch das so vorstellen, der riesige Domplatz, der Klausch ist noch zur Polizei gegangen, hat gesagt, hallo Piraten, wir möchten noch eine kleine Gegenveranstaltung hier an der Seite haben. Ging alles glatt, da kann Klaus ja auch noch gleich was dazu sagen. Und da haben wir uns mit einem Bauzaunplakat und selbstgebastelten Transparenten da auch schön an der Seite herumgestellt, haben ein paar Sachen positioniert und haben auch sehr lautstark auf uns aufmerksam gemacht. Das heißt, wir haben uns nicht einfach nur an die Seite gestellt, um zu gucken, ach, was passiert denn da eigentlich? Wir haben doch schon sehr lautstark auf die Pietätlosigkeit und auf die Unverschämtheit hingewiesen, dass Menschen an so einem Tag zum Jahrestag der Reichspogromnacht wirklich zu einer Veranstaltung namens Lichtermeer hingehen. Und dementsprechend, um das gleich mal zu sagen, zwielichtige Gestalten. Der moderne Rechtsradikale ist außen nur noch sehr spärlich zu erkennen. Viele von denen, die dann auch auf uns zugekommen sind, uns als Bolschewisten, Hartz-IV-Empfänger und sind alle Hartz-IV-Empfänger Bolschewisten, was sie na, alles zu uns gesagt haben, die erkennt man so von außen nicht so unbedingt. Unter anderem war der Moment, ich check mal eben kurz nochmal den Namen. Da haben wir ihn, den David Köckert, der war unter anderem halt vor Ort. Der sieht von außen eigentlich sehr unscheinbar aus. Der hat aber diese Fackelmärsche durch Greiz gemacht, was vielleicht einige von euch mitbekommen haben. Hat er Stunk gegen ein Asylbewerberheim gemacht. Das hat ein bisschen die Runde gemacht. Ja, und auch viele, die eine rechte Gesinnung mit sich rumtragen, die so zur Generation 60 plus gehören, die dann auf uns zukamen. Da fielen Sprüche wie, wisst ihr eigentlich, wie viele Leute Stalin damals ermordet hat und so etwas? Und den Vogel hat einen Typ da abgeschossen, der sich hingestellt hat, wisst ihr was, lieber bin ich weiter Nazi, als dass ich einer von euch Piraten bin. Darauf haben wir auch versucht, die öffentliche Masse, die an uns vorbeigezogen ist, auch darauf hinzuweisen. Wir waren, wie gesagt, sehr, sehr laut und haben gesagt, da steht einer. Also das ist schwer eigentlich in Worte zu fassen, weil wir waren sehr laut. Es hat auch nicht lange gedauert, da sind die Leute schon von alleine auf uns zugegangen. Einige haben uns erstmal so ein bisschen komisch beäugt. Nachdem das alles ein bisschen länger gelaufen ist, hat man auch so einige gesehen, die sich so ein bisschen abgesprochen haben. Ein Pärchen kam auch direkt auf mich zu. Wie, heute ist der Jahrestag der Reichspogromnacht und so etwas? Wirklich? Ich dachte, es ist irgendwas mit Mauerfall. Habe ich die Frau ein bisschen darüber aufgeklärt. Und und einige Leute haben auch schon ihr Kerzchen wieder genommen und haben den Platz auch wieder verlassen. Sind aber sehr, sehr viele auch geblieben. Auf der anderen Seite hatte die Antifa ein riesiges Plakat noch gebastelt und sich dahingestellt und bekannte NPDler und aus NPD-Jugendorganisation Junge Nationale hatten sich da ebenfalls in der Nähe positioniert. Es ist aber sehr, sehr ruhig geblieben auf dieser Seite. Es kamen halt Sprechchöre es kamen die typischen Bodo raus Rufe und Stasi raus. Das wurde von uns lautstark mit Nazis raus erwidert und auch, die Antifa stimmte natürlich auch mit ein. Und es ist auch in dieser Ecke friedlich geblieben. Was mir vor allem aufgefallen ist, ist die Polizeiarbeit an diesem Abend gewesen. Dadurch, dass die Beamten halt dunkelblau gekleidet sind und ohne Kampfkleidung aufgelaufen sind, waren sie auch sehr, sehr unscheinbar und sind auch nicht in wirklich großen Gruppen gegangen. Und selbst als es da beinahe zu dem Handgemenge kam zwischen Antifa und NPDlern, ist die Polizei doch sehr, sehr ruhig, einfach nur so, hat eine Reihe dazwischen gebaut, deswegen hat es dann nicht geknallt. Also es hätte knallen können, ist aber nicht passiert. Was ist da noch alles passiert? Man ist halt in irgendwelche Dialoge halt immer wieder reingekommen und urplötzlich hatten wir halt das Blitzlichtgewitter auf uns. Also Presse hat uns abgefilmt, ZDF Erfurt war da, hat die Fernsehkameras auf uns drauf gehalten, weil vor allem, der Klausch, ich und auch der Christos sehr, sehr laut und auch stark am Pöbeln waren mit Leuten, die da gesagt haben, dass die Veranstaltung vollkommen legitim ist und was wir uns erlauben würden. Wir haben uns an dem Abend wirklich nichts gefallen lassen. Also wir waren wirklich sehr laut und haben auch gleich zurückgegeben. Also so konstruktiv, wie es ging, aber auch mit der Lautstärke, weil das ganze Umfeld sollte einfach hören, was für eine riesige Schweinerei die CDU den Schulterschluss an dem Abend mit der AfD und NPD gesucht hat, abgezogen hat. Ich will jetzt auch nicht ewig den Monolog halten. Wenn ihr was wissen wollt oder Klausch übernehmen will, bitte gern. Ich werfe euch noch mal eine Frage in die Runde. Was waren denn das für Leute, die da waren? Du hast schon gesagt, manche Rechte erkennt man heute nicht mehr so. Also das mit den Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln, das ist nicht mehr so heute. Aber was für einen Eindruck haben denn die Leute da gemacht? Waren das jüngere Leute, ältere Leute, alles total durchmischt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Viele ältere Leute. Also ich sage, die Generation 60 plus ist die mit Abstand meistvertretenste Gruppe vor Ort gewesen. Eigentlich kaum Jugendliche. Die Jugendlichen, die waren größtenteils halt von der Antifa, von die Partei, die halt auch anwesend war. Aber sonst wirklich 60 plus fast durchgängig. Ich möchte ja auch nochmal dazu sagen, dass halt sind auch in den Dialogen ist natürlich auch was anderes rausgekommen. Wie gesagt, viele waren sich dieser Pietätlosigkeit ja wirklich gar nicht bewusst. Die haben einfach gesagt, das ist doch hier Mauerfall und so etwas. Und wenn die uns sowas an den Kopf geworfen haben, wie wir sind vor 25 Jahren für eure Rechte auf die Straße gegangen, da konnte man da auch noch drüber lächeln. Aber man hat auch gemerkt, viele wussten das anscheinend auch gar nicht, dass es auch der Jahrestag der Reichspogromnacht war. Der Rainer ist am Mikrofon. Hallo Rainer. Ja, schönen guten Abend. Kann man mich verstehen? Ja, wunderbar. Gut. Ich bin auch auf dem Landesparteitag in Erfurt gewesen. Ich bin auch Erfurter, aber ich war nicht auf der Veranstaltung. Ich könnte später mal noch was dazu beitragen über die Berichterstattung des lieben Mitteldeutschen Rundfunks. Ich möchte aber erstmal noch einen Hinweis geben. Ich weiß nicht, Kai, ob du da richtig liegst. Ihr redet ständig von der CDU. Also offiziell wurde in den Medien im Vorfeld darüber berichtet, dass die Veranstaltung von der CDU-Mittelstandsvereinigung durchgeführt wird oder angemeldet ist. Einerseits richtig, andererseits haben sich auf der Facebook-Veranstaltung, weil die wurde ja ursprünglich über Facebook geworben, unter anderem Bundestagsabgeordnete der CDU mit als Teilnehmer eingetragen, unter anderem Albert Weiler von der CDU und andere CDU-Politiker wie auch Peter Tauber, der das auch stark verteidigt hat, das ganze Event. Und der Tenor, der kam gerade größtenteils aus Hessen und Thüringen, die das halt eher gut fanden. Ja, das ist richtig. Aber ich finde das wichtig, dass das die CDU-Mittelstandsvereinigung war. Ich gehe mal davon aus, dass doch einigen bewusst war in der CDU, was das für ein Tag war. Und deshalb hat sich die CDU nicht getraut, das selbst zu initiieren oder als Veranstalter aufzutreten. Ja und nein. Also mir hat ein Vögelchen vom DGB da so ein bisschen schon was gezwitschert. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich seinen Namen da jetzt hier so wirklich nennen kann. Er hat erstmal gesagt, derjenige, der die Demo angemeldet hat, das war jetzt sein persönlicher Eindruck, sagte, er ist nicht die hellste Leuchte. So hat er es ausgedrückt, das war seine Wortwahl. Er meinte so, er ist sich anscheinend der Tragweite auch selber nicht bewusst gewesen, aber er hatte auch den Support dementsprechend von den dementsprechend. Leuten. Von der CDU meinte ich jetzt. Entschuldigung, ich hatte gerade ein Echo drin, war ein bisschen abgelenkt. Sag mal, aber die CDU Thüringen hat mit ihrem Facebook-Account dieses Event doch auch aktiv beworben und sie haben auch entsprechend Kommentare, glaube ich, gekriegt. Ich glaube, die Kommentare waren teilweise, sagen wir mal, unmissverständlich und es erfolgte aber weder auf dem Facebook-Account noch in der Tat irgendeine Reaktion. Das ist doch die beliebte CDU-Taktik. Kennt man doch so. Zu gewissen Themen schweigt man sich einfach auf die Merkel-Art und Weise halt einfach tot, wenn man sich ins eigene Fleisch schneiden kann. Klaus, du wolltest doch was sagen. Ja, einerseits zu Rainer, unter anderem der Drankit Schipanski hat sich im Vorfeld und auch jetzt im Nachgang mehrfach zu Wort gemeldet und diese Veranstaltung beteiligt. Und der ist Mitglied der CDU und Mandatsträger und noch einige andere. Und vielleicht kann Markus da auch vielleicht noch was drüber zu berichten, weil er hat es im Chat auch schon bemerkt. Auch die gute Mario Walzmann, Direktkandidatin zum Landtag, hier und ehemalige Ministerin und auch Staatskanzleiministerin in Thüringen, die das Direktmandat in Erfurt Wahlkreis 26 gegen Bodo Ramelow gewonnen hat, gibt es auch Bilder davon. Die stand auf dieser Demo mit einer DDR-Flagge, Schwerter zu Pflugscharen, ja. Also nichts hier, die CDU hat sich davon distanziert, im Gegenteil, die waren voll dabei. Und das gerade eine Frau Walzmann, aber das kann Markus vielleicht besser ausführen, eine Frau Walzmann, die früher in der Blockpartei CDU unter der SED sehr, sehr aktiv war. Ja, ihr versteht mich offensichtlich falsch. Nebenbei, Frau Walzmann saß auch in der Volkskammer. Das soll keine Kritik an Kai oder irgendjemand sein. Für mich ist das, naja, für mich ist das strategisch gar nicht so schlecht, was die da gemacht haben. Das ist strategisch zu sehen. Die haben das deshalb unter dieser CDU-Mittelstandsvereinigung angemeldet, damit die CDU sauber bleibt. Natürlich rannten da Mandatsträger rum und sonst was und jede Menge Leute von der CDU. Ist ja logisch, wenn sie CDU-Mittelstandsvereinigung ist, ja. Ich wollte es einfach nur klarstellen. Das soll keine Kritik jetzt an Kai sein, um Gottes Willen. Natürlich war es im Prinzip eine Veranstaltung der CDU. So, und damit sie nichts abkriegen, haben sie es eben unter dem Deckmäntelchen der Mittelstandsvereinigung gemacht. Ich hab's doch gar nicht als Angriff verstanden. Rainer, kennst mich doch. Ja, Rainer, weißt du doch, nein. Jetzt vielleicht mal ein bisschen dazu. Es geht ja hier nicht darum, ob jetzt CDU oder sonst irgendwas. Es geht im Grunde genommen um den Schulterschluss. Und das, um darum, dass von den Medien teilweise hier ein völlig falsches Bild auch von dieser Veranstaltung gezeichnet wird. Es geht damit los, was mittlerweile zum Beispiel zurückgezogen ist, auf der Thüringer Allgemeine gab es ein Bild mit unserem Transparent, mit dem Bauzahntransparent, das wir dann aufgestellt haben, ja, lieber Frei oder lieber Knecht, das noch aus dem Bundestagswahlkampf und darunter hatte die TA unter anderem getitelt, auch die Piraten haben sich für Rot-Rot-Grün ausgesprochen, obwohl man das in keiner Weise damit getan habe. Da waren Überlegungen in Thüringen, das jetzt sogar als gegenüber der Presse, also von der Gegendarstellung zu verlangen. Heute Abend habe ich nachgeschaut auf der Seite, zumindest auf der Seite der OTZ, ist unter dem Bild dieser Text mittlerweile verschwunden. Was viel frappanter ist in meinen Augen, ist das, dass von dem Disput zwischen Ruge, CDU, ehemaliger Oberbürgermeister in Erfurt und dem Disput gerade mit Felix auch ein Bild gemacht worden ist, wo sinngemäß drunter von der TA getitelt wurde, kleine Gruppe hat gegen die Massen gehetzt. Ne? Und der Ruge hätte versucht, hier zu schlichten, beziehungsweise dieses abzuwenden, diese Hetze abzuwenden. Und genau das Gegenteil war der Fall. Der Ruge ist auf Felix und uns losgegangen und ist auf die Leute losgegangen. Da war nichts von Schlichtung oder so irgendwas, sondern hier wurde dargestellt, ja, die CDU hat ja versucht zu schlichten bei der Gegendemonstration. Und genau das Gegenteil. Und das Gegenteil war der Fall. Ja, aus meiner Sicht noch schlimmer, weil die mehr Leute erreichen, war die Berichterstattung im Fernsehen und im Radio. Also ich war ja nicht dabei, aber da wollte ich auch von euch nachher nochmal ein Statement hören. Also die Bilder, die ich im Fernsehen gesehen habe und die Bilder, die Markus gemacht hat, also mit 4000 Leuten kann ich da erstmal gar nichts anfangen. Dann wurde im Radio und im Fernsehen, ich weiß jetzt nicht mehr auf welcher Seite, in einem Medium wurde gesagt, dass auch Leute von der AfD da sind und in dem anderen Medium wurde das nicht erwähnt und in beiden Medien wurde überhaupt nicht erwähnt, dass zum Beispiel die Piraten da sind oder die Antifa. Davon war im Bericht im MDR auch nichts zu sehen und auch nichts zu hören. Ja, es war also Freude, Friede, Eierkuchen. Im Radio war die Krönung. Da hat man doch tatsächlich auf dem Domplatz zwei SPD-Mitglieder ausgegraben oder ausfindig gemacht. Das eine SPD-Mitglied, für mich ein ewig Gestriger, und zwar in einem anderen Sinne, das war der ehemalige Oberbürgermeister von Gotha. Der ist jetzt 72, SPD-Mitglied und der hat wild gedroht, dass er aus der SPD austreten wird, wenn es zu Rot-Rot-Grün kommt. Und das kann gar nicht sein, vor 25 Jahren waren das die Bösen und tralala. Und der andere, das andere SPD-Mitglied, war aus Hessen, aber er stammte aus Suhl und hat 89 die Fliege gemacht, als es abgehauen. So, und das waren die beiden relevanten SPD-Vertreter und damit wurde natürlich Stimmung gemacht gegen dieses mögliche Rot-Rot-Grün. Ja gut, dass das Bild, das die Medien gezeichnet hat, natürlich ein völlig verqueres ist, kann man allein daran feststellen. Ich habe das auch mehrfach getwittert. Es gab ja dieses Video, das man vielleicht auch nochmal verlinken könnte, das mit dem Pad auch drin ist, müsst ihr es nochmal suchen, dieses Gegenvideo. Also egal ob MDR, wie Kai schon gesagt hat, das ZDF war da, hat Aufnahmen gemacht, in ARD, in ZDF, der ganze Abend. Ich habe es überall beobachtet. War nirgends irgendwas in den Tagesthemen, so ganz am Rande, wurde über diesen Event berichtet. Also alles hat sich auf den Mauerfall konzentriert und es war im Grunde genommen kein Bericht wert. Das ist erst einen Tag später losgegangen, dass sich dann doch bestimmte Süddeutsche und solche auf unsere PM hin natürlich etwas drum kümmert haben. Und also mein persönlicher Eindruck von diesem Ganzen, und das der ist mir auch von mehreren bestätigt worden, ist im Grunde genommen, diese ganze Veranstaltung, ein ganz großer Teil der dort Anwesenden auf der Veranstaltung mit der Kerze, ne, und mit Kerze und mit Lichter, die waren völlig desinformiert, was da passiert ist. Außerdem diese riesige Anzahl, meiner Meinung nach und meiner Zählung nach und meinem Eindruck nach, waren also Gegendemonstranten in weitaus größerer Zahl vorhanden, nur die haben sich eben, weil sie ja nichts anmelden konnten, relativ verlaufen. Also es war einmal dieser Antifa-Block, denn was auch teilweise totgeschwiegen worden ist, war eine größere Anzahl von die Partei, die sich genialerweise nämlich an den Obelisk geschmuggelt hatte und auf der anderen Seite von uns nicht einsehbar da am Obelisk dran war und auch eine ziemliche Schar von Unterstützer um sich herum hatte. Und dann, wie Kai schon gesagt hat, teilweise sind dann auch Leute auf uns zukommen, denen wir dann erklärt haben über die Pogromnacht, dass es eben unsäglich ist, das zu so einem Zeitpunkt zu veranstalten, die teilweise wirklich ihre Lichter ausgemacht haben. Und ich persönlich hatte auch zwei Leute da, die im Grunde genommen kirchlich angehaucht sind, nennen wir es mal so, ne? Die also Dom und diese ganze Geschichte und die mich sogar darauf angesprochen haben, ob man hier sogar beim Bischof oder sonst irgendwas, bei den Verantwortlichen der katholischen Kirche, für den Domverantwortlichen, dass zumindest die Domtreppe von so etwas Unsäglichem hätte freigehalten werden können. Dazu muss man jetzt sagen, dass im Augenblick in Thüringen, also in dem Bistum, ein Bischofswechsel stattfindet und der neue Bischof noch nicht sozusagen also noch nicht eingeführt ist. Ja, aber die haben die Medien haben das ja ganz einfach gemacht. Die haben alle Gegendemonstranten oder wie man es so nennen will, vereinnahmt und dazu gezählt. Aber mich würde es jetzt doch mal eine Zahl interessieren. Ihr wart ja vor Ort. Wie viele Leute von der CDU Mittelstandsvereinigung und Anhänger waren da anwesend? Das lässt sich vielleicht kann ich auch mal was dazu sagen. Hallo erstmal in die Runde. Ich habe also die wenigen Bilder gemacht und habe also von Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Moment. Ich habe hier eine falsche Taste, Moment. So, jetzt hört man nicht. Also, was ich sagen wollte, was mich am meisten stört, ist natürlich, dass das auf 4000 Menschen geschätzt wird. Das Problem dabei ist nämlich, dass die gesamten Gegendemonstranten, also gegen diese Demo, vermischt auf dem Platz standen, womit wahrscheinlich keiner gerechnet hat und es daher ganz schlecht überhaupt zu zählen war, wer für und wer gegen diese Demo war. Das ist ziemlich schlecht gelaufen oder dumm gelaufen. Man hätte sich im Vorhinein irgendwie doch mehr oder besser abgrenzen müssen. Was mich gewundert hat oder auch zum Glück nicht passiert ist, ist, dass es zur Ausschreitung gekommen ist, weil normalerweise grenzt man die Linken von den Rechten sehr massiv ab, teilweise sogar über mehrere Straßen, und warum das auf dem Domplatz nicht passiert ist, ist wirklich nur ein glücklicher Umstand, dass da wahrscheinlich nichts weiter passiert ist. Zum anderen muss man viele Teilnehmer einfach mal in Schutz nehmen. Selbst CDU-Leute würde ich dabei in Schutz nehmen, weil, wie gesagt, die sind schon teilweise über 60, die sind nicht bei Facebook, die wussten wirklich nicht, wer da alles hinkommt. Und wenn ich jetzt mal von 89 ausgehe, ich war 89 selber auf der Straße und habe gegen die DDR demonstriert, da war das ungefähr auch so eine Kerzenatmosphäre. Nur eben nicht am 9. November, nicht zur Pogromnacht, ja. Also das war wahrscheinlich schon wieder vielen in Vergessenheit geraten. Die wollten größtenteils, so hatte ich den Eindruck, die ich gesehen habe, wirklich nur aus Freude an dem Fall der Mauer demonstrieren. Dass die CDU das schamlos ausgenutzt hat, beziehungsweise dieser Erbe aus Weimar vom Mittelstandsverein, das finde ich total verwerflich. Ich glaube, dass das viele Leute, die nicht mal CDU angehaucht waren, sondern die sich einfach nur an dem Tag auf den Domplatz begeben haben, um sich zu freuen, dass die Mauer gefallen ist. Die haben gesehen, in Berlin ist eine Party, da machen wir das in Erfurt auch. Also ich möchte denen nicht mal allen unterstellen, dass die wirklich gegen die neue Regierungsbildung sind. Das kann ich auch nur unterstreichen. Das hatte ich ja, glaube ich, ganz am Anfang auch mal erwähnt. Viele Leute waren das auch gar nicht bewusst. Und die haben sich eigentlich eher so hier nach dem Motto Mauerfall, die haben sich eher daran halt zurückerinnert. Ne? Und deswegen kann ich alles voll unterstreichen. Das war auch meine Erfahrung in den zig Dialogen, die ich da geführt habe. Also ich habe auch friedliche Dialoge geführt. Markus hat absolut recht. Ja, kann ich auch nur unterstreichen. Und Markus, ich erinnere mich noch ganz stark an die Szene, dieses ältere Ehepaar, das bei dir am Rollstuhl war und auf dem Handy dieses Foto allen gezeigt hat von 1989, wo du sogar mit drauf warst und dieses Ehepaar drauf war, wo ihr zusammen eben für freie Freiheit und Ding demonstriert habt, ne? Und die völlig unverständlich darüber waren, dass jetzt die CDU und dass die das jetzt missbrauchen, dieses Datum, um gegen Rot-Rot-Grün zu demonstrieren. Ja, also wir werden es ja spätestens sehen. Die wollen ja nochmal so eine neue Auflage machen. Ich glaube nicht, dass da nochmal so viele kommen werden. Ich hätte mal eine Frage. Ja, wir haben zwei Leute am Mikrofon. Erstmal den Josi und dann den Jorgo. Besteht die Möglichkeit, diesen Vorfall irgendwie in den Erfurter Rat einzubringen, dass der Rat von Erfurt dazu Stellung bezieht? Die Möglichkeit würde bestehen. Wir haben ja mit Piet einen Stadtratsmitglied, der könnte da sicher irgendwie mal was machen. Wir stecken es ihm einfach. Wie ist der Stadtrat von Erfurt besetzt? Also das ist auch rot-rot eigentlich. Markus, der Stadtrat von Erfurt ist rot-rot-grün. Ja, also eigentlich so wie die zukünftige Landesregierung. Und der Verhandlungsführer der SPD, Bausewein, ist ja Oberbürgermeister in Erfurt. Dann nimm doch mal die Anregung von Josi mit. Jorgo. Guten Namen zusammen. Also ich habe gehört, der eine oder der andere von den da Anwesenden, die haben also Verständnis gezeigt für die Leute, die wären nicht gut informiert. Jetzt ist meine Frage, wie viele von diesen 4.000 Leute haben eine Leserbrief an eine dieser Zeitungen geschrieben und haben gesagt, Moment Leute, wir sind also in etwas reingeraten, wo wir es nicht wollten. Das ist eine gute Frage. Das kannst du nur so halt sehr schwer halt nachvollziehen. Also wenn du die Kommentarspalten der Online-Medien zumindest so siehst, ist eigentlich mehr die Empörung über die Veranstaltung groß. Und ich habe jetzt bisher noch nichts gefunden, wo deine Impression halt so mit drin ist, dass man sagt, hör mal, das bin ich hier irgendwie doof reingeraten. Und wenn du, das hat ja auch hier Klaus und Rainer vor allem schon eben sehr schön skizziert, der Medientenor über diese Veranstaltung wird halt ganz gerne alles über einen Kamm geschert. Man zählt erstmal 4.000 Leute, wie gesagt, mir kamen es nicht so viele vor. Und das haben alle wieder nahtlos übernommen. Einer fängt damit an, alle übernehmen es nahtlos. Und auch inhaltlich, bis auf die beiden Artikel, die ich vorhin von der Süddeutsche und von der Frankfurter Rundschau, wo wir auch Piraten drin sind, juhu, da ist es ein bisschen differenzierter halt auch ein bisschen aufgefasst. Während halt der Fernsehbericht und auch überhaupt die TA, TLZ und OTZ, für die, die es nicht wissen, das sind die größten Thüringer Zeitungen, die wir haben, doch sehr, sehr einseitig berichtet haben, so am Rande erwähnt haben, dass es auch halt von SPD etc. kritisiert wurde, aber dann doch so, wie toll die Veranstaltung war. Sie wurde schon teils stark glorifiziert und das hat Batzgruppe, jawohl Bernd. Und das ist halt irgendwie auch wirklich ein Stachel im Hintern, aber das ist, die Erfahrung haben wir halt auch mit den Leuten von der Batzgruppe da halt auch gemacht. Also ich denke, nur noch zur Ergänzung, dass das noch zu zeitig ist, weil das war ja praktisch erst vorgestern. So schnell sind die Zeitungen nicht, die Leserbriefe auszuwerten. Also wenn dann vielleicht so gegen Ende der Woche, wenn dann nichts kommt, und ich vermute fast, dass nichts kommt, dann würde ich Kai recht geben. Also da muss man auch dazu sagen, Jorgo, aber in dem Fall dient das, was Markus vorhin schon gesagt hat. Was mir aufgefallen sind, es waren wirklich sehr viel ältere Leute, nur aber mit Kerzen bewaffnet auf dem Platz, die hauptsächlich also keine Internet-User sind, die auch keine Leserbriefschreiber wahrscheinlich sind oder solche Sachen, die auch die Online-Medien in dem Sinne nicht verfolgen. Also wenn was kommt, dann über die Printmedien, wo es auch drin war, und mit Leserbriefe, das dauert seine Zeit. Ne? Aber was im Grunde genommen, gerade was Kai angesprochen hat, also diese WAZ-Gruppe, also die drei größten Thüringer Zeitungen sind alle in einer Hand. Die firmieren zwar unter unterschiedliche Titel, aber wenn man die Berichte anguckt, sind es eigentlich nur Kopien, die jeweils in Kopie verbreitet werden, sodass das eigentlich eine Einheitsmeinung ist, die hier unter drei unterschiedliche Labels verbreitet wird. Ne? Es gibt noch eine vierte Südthüringer Zeitung, die etwas sich davon abhebt, die auch etwas kritischer ist, aber bei der habe ich groß gar nichts gefunden. Die waren scheinbar nicht anwesend. Und wie gesagt, wenn man das Video, das kursiert im Internet, mit dem, was das mit den 2 Minuten 07 vom WDR, das was abends im Thüringer Journal gekommen ist, vergleicht, da sieht man eigentlich sehr, sehr eindeutig, wie einseitig die Berichterstattung dort erfolgt ist. Ja, ich denke, es ist furchtbar einfach. Was hängen bleiben wird, und da schätze ich die Macht des Fernsehens und des Radios noch deutlich höher ein als das von den Zeitungen. Und da war die Berichterstattung genauso beschissen. Was hängen bleibt in der Bevölkerung ist, da war eine Demo, da haben 4000 Leute gegen Rot-Rot-Grün demonstriert. Und es gibt sehr viele SPD-Mitglieder, die dagegen sind. Das ist die Botschaft, die darüber gekommen ist. Und da, also noch nicht mal ich bin bei Twitter und Facebook aus Gründen, und die älteren Herrschaften sowieso nicht. Und die machen ja die Masse der Wähler aus, nämlich mindestens 35%. Das kann ich beurteilen, da ich immer als Wahlleiter in einem Wahllokal tätig bin. Und das ist die Botschaft, die rüberkommt, und damit hat sich's. Und unsere Diskussion hier, die finde ich gut und sinnvoll und auch notwendig. Nur wir kommen nicht an die Öffentlichkeit, und deshalb wird dieser Eindruck, den ich eben geschildert habe, so stehen bleiben. Ja gut, ich habe es nicht gewusst, dass die älteren Leute mit Computern nicht umgehen können und mit modernen Mitteln. Also Renate, die twittert ja ganz, ganz toll, jeden Tag. Renate Bergmann? Ja, die. Ist ein Fake-Account, wollte ich nur mal so kurz nebenbei sagen. Das ist in Ordnung, das weiß ich. Aber bei uns im Westen, Jende Fahrheim, der hat einen Kurs Computer für Senioren. Das ist eine Pauschalisierung, ja, will man damit machen. Es geht ja nur wirklich um den Durchschnitt. Wenn du jetzt ja selber mal zu den Leuten gehen würdest, Diogo, ne, dann würdest du das ja auch mal selber so feststellen, wie viel von den Leuten sind jetzt aktive Facebook- und Twitter-User von der 60-Plus-Generation. Ich kann jetzt mal keine Statistiken raus, da soll mal jeder in sein Bauchgefühl halt reinhören. Eine böswillige Unterstellung war das nicht. Nee, da ist natürlich ein ganz wichtiges Lernt. Ich wollte bloß nochmal erläutern, das zielt ja ein bisschen auch auf die Bevölkerungsstruktur ab. Erfurt selber als Stadt ist es vielleicht ein bisschen anders, aber das war ja landesweite Sache auch, wo Leute angereist sind. Und in Thüringen gibt es halt einen sehr großen Überhang älterer Bevölkerung. Dieser demografische Wandel, hat hier brutal zugeschlagen. Es fehlen eigentlich 1,5-2 Generationen an jungen Erwachsenen mit ihren dann eigenen Familien, und deswegen haben wir da so einen extremen Überhang, der sich natürlich auch bei Wahlen entsprechend auswirkt. Und auch in der Mediennutzung, also hier im Ort von den älteren Leuten kennt Twitter wahrscheinlich kein Mensch, Facebook wissen sie ein bisschen, und selbst die jüngeren Leute haben eigentlich hier kein Twitter, das sind bloß ein paar Nerds und ein paar Verrückte. Das war der schönste Versprecher des Abends, ist aber natürlich ein wichtiger Punkt. Wie kriegt man diese Bemerkungen und diese Feststellungen, die wir jetzt hier ja von Augenzeugen hören, irgendwie in die Bevölkerung getragen? Der Josi ist schon wieder am Mikrofon und hat noch eine Idee. Ich bin der Meinung, das muss über den Rat von Erfurt kommen oder generell vielleicht von der Landesregierung, dass man einen Antrag stellt, dass es eine Aktion gibt. Keine Ahnung, man macht dann irgendwie die Woche weiß ich nicht, wohl Drittes Reich erklärt oder keine Ahnung was. Einfach, dass man aufklärt, was ist alles, oder irgendwie Aufklärung zum 9. November, was ist alles am 9. November geschehen. Wenn die Leute vergessen, was dort alles passiert ist, dann muss man Aufklärung betreiben. Bildung hilft. Und dann muss man halt irgendeinen kreativen Antrag stellen und, keine Ahnung, eine Ausstellung im Rat von Erfurt machen oder weiß der Geier was, irgendeine Plakataktion, irgendwas. Vielleicht da hat Schossi vollkommen recht. Vielleicht an der Stelle noch den Hinweis, was wir heute Nacht hier schon in der Diskussion herausgearbeitet hatten, dass es eigentlich, zumindest den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, nicht darum geht, dass man nicht demonstrieren darf oder dass man nicht gegen eine Landesregierung oder eine sich bildende Landesregierung demonstrieren darf. Natürlich darf jeder erstmal demonstrieren. Demonstrationsfreiheit, Demonstrationsrecht ist ein wichtiges Ding. Aber eben diese Verbindung, dieses Datum mit dieser Symbolik, mit auf dem Platz, wo es 1933 schon zur Sache gegangen ist und sie aufmarschiert sind, wo geschichtsträchtig schon sehr viele andere Sachen passiert sind. Ich glaube, 1390 hat es dann erst Pogrom in der Nähe dieses Platzes gegeben, wo sie dann auch irgendwann mal einen Schatz ausgebuddelt haben, den sie damals vergraben hatten und so weiter. Also an so einem Platz sowas dann abzuhalten, an diesem Datum und dann im Schulterschluss, das ist die Kombination, die man eigentlich so kritisiert. Ich habe noch eine Wortmeldung. Am 4. Dezember wollen die anscheinend diese Aktion nochmal machen. Wie wäre es, wenn wir Piraten zum Beispiel eine Aktion machen und flyern und auf dem Flyer so mal die Geschehnisse rund um den 9. November auflisten? Ja, du sprichst in die Richtung, wo eigentlich auch Dirk die Frage gestellt hätte. Und bei der Frage würde ich eigentlich lieben gern den PR02, unseren Danny, mit hier oben sehen, weil er hat ja da immer sehr sensible Fühler in diese Online-Medien und hat auch das Thema letzte Woche an mich herangetragen und dann haben wir das Pad aufgemacht und dann ging es los mit Beobachtung, mit Vorbereitung, mit dem Interview, was ich da am Samstag dazu gegeben habe und die verschiedenen anderen Dinge. Und ich denke, der kann gerade in der Richtung Politik und die Fragestellung, die du gerade gestellt hast, Dirk, uns noch ein paar Sachen sagen. Mal noch eine Bemerkung zu deinen Ideen wegen Landtag oder Stadtrat. Der Thüringer Landtag besteht in der zurzeit noch aus Schwarz-Rot, da wird gar nichts passieren. Der Erfurter Stadtrat wird sich da schön raushalten, der wird auf das Ordnungsamt verweisen und dass diese Veranstaltung genehmigt war und ansonsten da gar nichts unternehmen. Die Frage ist ja auch, ich meine, im Vorfeld hätte eigentlich schon die Öffentlichkeit sensibilisiert werden müssen für dieses Ereignis. Das hätte schon alles im Vorfeld passieren müssen. Ich bin ja immer für Aktionen zu haben. Ich frage mich nur, wie ich reagieren würde, wenn man mir am 4. Dezember einen Flyer hinhält, der über den 9. November handelt. Ne? So nett ich die Idee halt auch finde. Ne? Ich frage mich, ob sie da nicht ein bisschen verspätet ist. Also ich halte das nicht unbedingt für das Argument oder lass es gelten, dass die Leute jetzt nicht wussten, was am 9. November passierte. Viele jetzt hier in Gotha, die ich jetzt hier gesprochen habe, wussten das ganz genau. Und auch wenn sie CDU-nah sind, hat sich die CDU oder CDU-Mittelstandsgeschichte dort sich keinen Gefallen getan damit. Also das ist jetzt sozusagen klassischer Streisand. Die Frage ist, inwieweit Piraten wir jetzt dahin noch weiter agitieren sollten. Aus meiner Sicht haben wir eine gute PM gehabt, wir hatten gute Presse gehabt, wir haben darauf aufmerksam gemacht. Es gab Empörungen bis hoch auf Bundesebene, was gut und richtig ist. Aus meiner Sicht sind die Leute doch sehr sensibel, was das Datum angeht. Und sollten jetzt weitere Demos halt sein bezüglich gegen Rot-Rot-Grün, weiß ich jetzt auch nicht, welche Rolle wir da spielen sollten. Ob wir jetzt aktiv dort gegen die künftigen Demonstrationen uns positionieren sollten und, oder uns einfach einigermaßen neutral halten wollen, weil viele sehen uns halt nicht als Freund von Grüne oder als Freund von Die Linke. Und das ist halt unsere Nische, die wir hier in Thüringen hätten. Also da kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Ich denke nicht, dass wir uns gegen das Demonstrationsrecht von auch einer CDU gegen irgendein Interesse oder eine Landesregierung stellen sollten. Aber so andere Dinge kann man ihnen natürlich schön dick angreifen. Das ja, also insbesondere, weil Tankred Schipanski, den hatte ich ja vorher angetwittert und so weiter, der wusste das ganz genau. Und ein Mitglied des Bundestages, der weiß auch genau die Daten. Und das ist das, was ich ihnen schwer zum Vorwurf mache, ist, dass die knallhart damit ja kalkuliert haben mit dem Termin und auch natürlich diese Reaktion provoziert haben. Und ich würde schon drauf reagieren und ich würde nicht sagen von vornherein, da wird nichts passieren. Man kann eine PM dazu schreiben, man kann das pressetechnisch verarbeiten und sagen, ey, wir haben hier einen Antrag gestellt an den Rat Erfurt, so und so und so. Wir haben vor allem davor mal mit den anderen Parteien sprechen, wie die das so sehen und sich eventuell zusammenschließen und dann pressetechnisch das rüberbringen, was man will. Ja, und dann fällt es den Rat auch schwerer, da zu sagen, ja, interessiert uns nicht, ist uns egal. Ja. Ich denke gar nicht so sehr. Mit der CDU sprechen, weil ich glaube, denen ist es scheißfeindlich. Nein, es scheint nicht zu sein. Scheißpeinlich. Das hatte Rainer vorhin schon richtig angesprochen. Meiner Meinung nach war das ein absolutes Kalkül. Und genau in diese Richtung sollte man gehen. Und zwar, die CDU hat sich im Grunde genommen, also zumindest als Thüringer, ne, direkt noch niemand von den Abläufen und dem Ganzen distanziert und auch noch in keiner Weise irgendwo zugegeben, dass das Ding aus dem Ruder gelaufen ist und dass es unglücklich war oder sonst irgendwas, sondern die versuchen das Ganze nur als Riesenerfolg gegen Rot-Rot-Grün hinzustellen und nehmen es zum Beispiel auch in Kauf, obwohl man sie darauf hingewiesen hat, dass mittlerweile jetzt auch im Nachgang auch die NPD und die AfD es teilweise als Erfolg mitverbuchert. Hier sind ja so und so viele, und das ist auch der Tenor in der Presse, sind ja, es gibt solche Dinger, 2000, also da waren doppelt so viel auf dem Domplatz gegen Rot-Rot-Grün, wie die SPD in Thüringen überhaupt Mitglieder haben. Wie können die sich erdreisten, rot-rot-grüne Regierung zu unterstützen? Ich weiß das. Ich glaube aber, die CDU bundesweit, die bindet sich ziemlich. Nee. Da war, also Kira, ich weiß, du, nee, ganz im Gegenteil. Also, warte mal, ich glaube, es war Deutschlandfunk oder so. Da gab es schon den einen oder anderen Hinweis drauf. Ich muss das raussuchen, sonst ist es wieder zu unfundiert. Aber auf Bundesebene und auch aus Merkels Richtung war das eigentlich eher unterstützend, aber unter Vorbehalt. Ich müsste das nochmal raussuchen. Was ich nochmal so nebenbei sagen möchte, auch wenn es der CDU ein bisschen peinlich ist oder wenn es da CDU-Mitglieder gibt, denen das peinlich ist, ich sag's auf gut Deutsch, ich scheiß auf diesen Laden. Also diese CDU, die kann mir sowas von am Arsch vorbeigehen, die würde ich am liebsten als ein komplettes Klopapier benutzen. Ich will mit diesem, wie habe ich es mal geschrieben, mit dieser Stasi 2.0, diesem mit Nazis kooperierenden Scheißverein einfach nichts mehr zu tun haben. Das heißt, selbst wenn die halt irgendwie meinen, wir irgendwie reinigen uns von, das ist peinlich, sage ich fuck you, sage ich ganz ehrlich zu denen, fuck you. Und wenn ihr im Bundestag sitzt, stimmt ihr den großen Überwachungsapparat ab. Also wie gesagt, selbst wenn es einem von denen peinlich ist, Entschuldigung, die sind jetzt auf meiner Scheiß-Leute-Liste, sind die ganz weit nach oben gerutscht, noch ein Stück unter AfD und NPD, aber trotz alledem, sorry, mit denen will ich nichts mehr am Hut haben. Ja, Kai, das kannst du so sehen, aber es wird nichts nützen. Das ist das Traurige. Boah, ich fühle mich wohl mit dieser Einstellung. Rainer, ob Nutzer oder nicht, also heute Abend das Ganze hier, ich habe mir ja bereit erklärt, das zu denken. Wir müssen zumindest versuchen, diese Dinger rauszuarbeiten. Also wenn ich so das im Nachgang verfolgt habe, beziehungsweise was ich so erlebt habe, ich war ja hinterher noch auf Twitter tätig und in andere Richtung, ich habe auch den Schipanski mit angeschrieben, weil der nämlich auch einen Tweet abgesetzt hat, ja, das einzige undemokratisch oder so wäre den Dinger gewesen. Die haben das andere Video geschickt, darauf war er ganz, ganz still, auch ein Patrick Kurt, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und jetzt hier von der FDP, hat in die gleiche Kerbe geschlagen. Also die versuchen alle das im Grunde genommen, es ist ihnen vielleicht peinlich, ne, aber sie versuchen es zu verbergen und das Ganze als Erfolg auszuschlachten. Und genau dagegen muss man gegen vorgehen, dass sowas nie wieder passiert. Ja, Klaus, du bist ja Optimist, ich bin das Gegenteil, aber das Problem ist schon, wir erreichen die Menschen nicht. Über welches Medium wollen wir die Menschen erreichen? Medium, Öffentlichkeit erzeugen. Ich meine, da könnte ich jetzt mal dazu mit anfangen. Wir haben beim Lichtermeer nämlich Folgendes gemerkt. Ich habe vorhin ja, wie gesagt, schon die beiden Artikel von Süddeutsche und der Frankfurter Rundschau, wo wir auch erwähnt wurden. Wisst ihr, warum wir erwähnt wurden? Wir wurden erwähnt, weil wir eben nicht daneben standen und irgendwelche Realpolitik gemacht haben. Wir haben das gemacht, was Piraten schon vor Jahren gemacht haben. Wir haben uns den Arsch dahingestellt. Wir haben einfach mal gezeigt, dass wir auch Arsch in der Hose haben und unser Maul aufreißen können, dass wir da sind, dass wir präsent sind. Keiner wählt uns wegen unserem Programm oder sonst irgendwas. Wir werden deswegen gewählt, weil wir da sind und weil wir halt unsere Fresse aufreißen können und auch Finger in Wunden legen können. Medienstrategie? Wir müssen einfach nur so laut sein, dass die Leute gar nicht anders können, als über uns berichten. Und das ist der Ansatz. Genau, Kai. Kann ich nur absolut bestätigen. Ich erinnere mich, dass man von mehreren Seiten, ich und du und auch andere, teilweise Leute auf uns zukommen sind, die dann erkannt haben, dass wir Piraten sind. Wir sind etwas abseits gestanden. Wir haben das meiner Meinung nach auch richtig gemacht. Also mein Eindruck von dieser Veranstaltung war, wir waren zwar sehr, sehr wenige Piraten, ne? Mit einer Plakate, aber wir haben Aufmerksamkeit. Wir haben mit weniger Piraten mehr erreicht wie mit 100. Und zwar einfach aus zwei Gründen. Weil wir haben uns nicht in diese Masse reingestellt und haben eben nicht den Eindruck erweckt, als ob wir dazugehören, sondern wir haben klar bekannt, dass wir also abseits steht und nicht dazugehören und dagegen sind, ne? Und da sind einige, gerade auch auf mich zukommen, die sogar wortwörtlich zu mir gesagt haben, die Piraten sind ja die Einzigen, die den Arsch auf gut Deutsch in der Hose haben und sich hier dagegen stellen. Ansonsten sieht man ja niemanden. Ne? Und haben sich dafür bedankt, dass zumindest wir da etwas dagegen tun. Und das gibt mir eigentlich die Hoffnung, dass wir auf die Art, wie du gerade gesagt hast, Kai, durch Aktionen, die eindeutig als Aktionen von uns und als Aktionen auch in der Aktion eindeutig zu erkennen sind. Okay, jetzt haben wir also über den Stadtrat es versuchen, Aktionen, die uns da darstellen, sonst noch Vorschläge. Außerdem haben wir ja vielleicht den einen oder anderen von einer Partei, die auch da eine Meinung hat im Zuschauerraum und können die ja gerne mal hochbitten. Ja, andere Ideen. Wenn da am 4. Dezember wieder was ist, dann fällt ja das Argument oder der Stein des Anstoßes irgendwie weg. Ja, ich wollte jetzt schon ein paar Mal was sagen. Du hast auch vor circa einer Viertelstunde eine sehr gute Frage gestellt, wie das Ganze eigentlich weitergehen könnte und was man eigentlich daraus machen könnte und so weiter. Du hast natürlich auch recht, wenn die an irgendeinem anderen beliebigen Datum gegen irgendwas demonstrieren, dann sollen sie das tun, gerne auch auf dem Domplatz. Was ich aber eigentlich nicht tun will, ich bin 1996, habe ich im Oktober hier diesen Hof gekauft, bin nach Thüringen gekommen, habe 97 dann hier offiziell den Umzug und so weiter getan. Als selbstständiger Gewerbetreibender und Architekt und so weiter und erlebe eigentlich seit vielen Jahren das, was hier in Thüringen läuft und was mich da ganz massiv dran stört, dass das wirklich verlogen ist. Wenn ihr euch mal reinliest, wie das ein bisschen gelaufen ist mit Lieberknecht und mit Merkel damals und mit Herrn Kohl und seinen Ziehkindern und so weiter, ausgewählt im Endeffekt nach dem Schema, beide fast ähnliche situiert, von wegen Pfarrersgeschichten und Kirche und können danach schauen, sogar optisch relativ ähnlich, gibt es nette Berichte. Und wie das so gelaufen ist mit dem Vogel, was man da so alles gehört hat, wie die Mittelständler hier erzählen, die eben nicht irgendwo bei SED-Lern waren, über die da in diesen Netzwerken zusammenhingen. Und wenn man sich anschaut, in welchen Parteien die Leute gelandet sind oder welchen Parteien die nahestehen, dann stelle ich eigentlich fest, dass die eigentlich gar nicht so sehr bei den Linken sind. Klar gibt es da natürlich die Alten, die auch entsprechend die Stasi-Leute waren oder die entsprechenden, ich weiß die ganzen Begriffe nicht, die in den Orten davor gesessen waren und aufgepasst haben, so diese Blockwart-Geschichten und was da alles so gab. Und diese ganze Wirtschaftsstruktur, was hier in Thüringen läuft, wo Aufträge vergeben werden und so weiter, das sind alles diese alten Netzwerke und die sind doch, würde ich mal behaupten, so was mir aus den Berichten bekannt ist von hier anderen Selbstständigen und so weiter. Das sind hauptsächlich innerhalb dann dieser eher CDU angesiedelt. Und das ist eigentlich das Verlogene an der ganzen Diskussion, dass da ein Bild gemalt wird, auch nach außen gekämpft wird, um scheinbar von Dingen abzulenken. Und da könnten wir natürlich mal versuchen, so eine parteiübergreifende Sache, dass man das einfach mal aufdeckt und nicht immer mit dem Finger nur auf eine zeigt und ihr seid die Bösen, obwohl die richtig Bösen vielleicht ganz woanders gesteckt waren. Das war ja gerade mit der SED so, haben sie mir erzählt zumindest, dass das die Arbeiter- und Bauernpartei war und die mussten eine bestimmte Quote, ich weiß nicht, 90-95% an Arbeiter und Bauern als Mitglieder haben und irgendwelche Lehrer und irgendwelche höheren Funktionen, Direktoren und so weiter, die wollten sie da eigentlich gar nicht drin haben und für die wurden ja andere Parteien geschaffen und diese Blockparteien und so. Also das waren, in den Parteien waren teilweise die wesentlich entscheidenden Leute mitgesessen und da könnte man vielleicht wirklich mal so ein bisschen für Aufklärung sorgen, wobei mir fällt es schwer, ich merke mir die Details nicht, ich bin hier nicht aufgewachsen, für mich ist das eigentlich weitestgehend auch eine fremde Welt. Ich ahne, der Peter möchte was dazu sagen. Wenn ich darf, gerne. Du darfst auch gerne aufs Podium, wenn du möchtest. Sprich mal. Also erstmal, es gibt ein paar Dinge, da wollte ich noch ein paar Sachen zu sagen. Erstens, warum der letzte Sonntag? Das hat nichts mit dem Datum zu tun, das hat nichts mit dem Mauerfall zu tun. Wäre der letzte Sonntag der 13. November gewesen, hätte es trotzdem letzten Sonntag stattgefunden. Der Grund ist ganz einfach. Gestern haben die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Die Linke angefangen. Und nichts hätte der CDU bzw. den Veranstaltern, das ist eben nicht nur die CDU, das sind auch Teile der SPD, besser gepasst als gewalttätige Auseinandersetzungen vor Beginn dieser Koalitionsverhandlungen. Das muss man deutlich so sehen. Die Facebook-Meldung und so weiter ist herausgekommen, nachdem der Fahrplan für mögliche Koalitionsverhandlungen stand. Ja, genau da ist dieser Termin festgelegt worden. Wenn der Termin nächste Woche oder vorletzte Woche gewesen wäre, es wäre immer der Sonntag davor gewesen. Also darum, die haben da nichts mit dem Datum zusammengebracht, die brauchten einfach dieses Datum. Das ist für die ganz zentral und ganz wichtig. Warum? Die nächste Demo findet jetzt am 4. Dezember statt. Das ist auch ganz wichtig. Da geht es auch darum, nochmal zu versuchen, einerseits Menschen zu mobilisieren gegen diese Regierung, weil am 5. Dezember ist die Wahl des Ministerpräsidenten. Am 5. Dezember wird dieser ganze Koalitionsbildungsprozess abgeschlossen sein. Nachdem es ihnen vorgestern nicht gelungen ist, Leute aus der SPD-Fraktion rauszubrechen, auf ihre Seite zu ziehen, werden sie es halt am 4. Dezember nochmal versuchen müssen. Sie haben dafür jetzt bundesweite Unterstützung bekommen, sie haben irgendwelche Künstler organisiert und so weiter. Und sie, eben weil es nicht nur ein einziger ist aus der CDU, sondern weil er auch Sozialdemokraten aus Thüringen, wenn auch unbedeutende Sozialdemokraten aus Thüringen dann beteiligt sind. Und sie versuchen halt für Bodo Ramelow einen 17. März, das was am 17. März 2005 mit Heil Simonis in Schleswig-Holstein passiert ist, am 5. Dezember für Bodo Ramelow zu organisieren. Dass er im ersten Wahlgang scheitert, dann vielleicht bis zum dritten weitermacht, bis ganz klar ist, dass er nicht Ministerpräsident von Thüringen wird. Nur darum geht's. Es geht wirklich nur darum, diese eine einzige Stimme, Mehrheit, die R2G in diesem Landtag hat, rauszubrechen. Was auch immer da kommt. Und da ist ihnen jedes Mittel recht. Und diese Demos sind ihr Mittel, das sie zurzeit haben. Und das ist auch der Grund, warum die Linke, die Sozialdemokraten in ihrer Mehrheit und auch die Grünen in ihrer absoluten Mehrheit eben überhaupt nichts dagegen machen, warum sie keinerlei Aktionen dagegen machen, weil das wird nur, wenn sie es machen würden, das muss man ganz deutlich sagen, gerade wenn die Linke es machen würde, den Gegnern dieses rot-grünen Bündnisses in die Hände spielen. Wenn die Linke zu einer Gegendemonstration aufgerufen hätte, hätte gestern in Thüringen und auch bundesweit die Diskussion darüber stattgefunden, dass die Linke der CDU das Demonstrationsrecht nehmen will. Ganz egal, was immer passiert wäre, genau diese Diskussion wäre losgelaufen. Und darum haben die Linken halt auch linke Abgeordnete, mit denen ich in der letzten Woche sehr häufig telefoniert habe aus Thüringen, und Katharina König, Christian Schacht und so weiter, halt gesagt, sie machen da gar nichts, sie wollen da nichts machen. Sie finden das ekelerregend. Katharina hat was dagegen geschrieben, aber es ist auch alles, was sie machen, weil sie wollen diese Koalitionsverhandlungen nicht gefährden. Jetzt mache ich mal ganz kurz Schluss. Ja. Peterle, das ist genau der Punkt, so sehe ich das auch, ne, dass diese ganze Aktion, aber meiner Meinung war, um das anzuheizen, das Kalkül war wirklich der 9. November, das war allen bewusst, das war dem Anmelder bewusst, das war dem Ding, deshalb auch der Name Erfurt Lichtermeer, ne, der kam nicht von ungefähr. Ne? Genau das sollte im Grunde nämlich wirklich die Rechte und alles Mögliche provozieren. Ne? Die Linke hat sich nicht drauf eingelassen, klugerweise. Ne? Auch die Rechtlichen haben sich nicht drauf eingelassen. Aber wie gesagt, das war alles darauf abgezielt, dass es dort Konfrontationen gibt. Ne? Und dann war das absolut bewusst, die hätte sich eigentlich meiner Meinung nach noch mehr Braune und alle diese Soße gewünscht. Und ein harter Vorwurf. Nicht ein harter Vorwurf, denn den Eindruck konnte ich doch bringen, wieso lassen die das zu? Das waren so viele dort, Dirk. Ne? Die hätte doch ganz schnell sich trennen können von diesem Block. Und die sind bekannt, das waren bekannte Gesichter von der NPD, die dort rumgestanden sind. Keiner ist auf die zugange. Auf uns sind sie zugange. AfDler, ein Ruge von der CDU, alle möglichen. Auf uns sind sie an der Seite losgegangen. Und die Nazis, die mitten drin gestanden sind, hat sich keiner von denen drauf zubewegt, um die gebeten zu gehen oder sonst irgendwas. Ne? Weil sie nicht getraut haben, weil sie eigentlich damit kalkuliert haben. Irgendein Ding hat es richtig geschrieben. Ne? 4000. Ne? Die Zeitungen schreiben von 30 bis 50 Nazis. Ne? Eine riese Menge ist nicht in der Lage, 50 oder 30 Nazis aus sich raus zu isolieren und die dann aus dieser Demo rauszuhalten. Ne? Das kann mir kein Mensch erzählen. Und was machen wir jetzt mit der Situation? Also vor allem unter dem Licht, was der Peter geworfen hat? Ja, wir wissen doch das, was Peter gesagt hat. Und ich habe diese Anzeige habe auch ich bekommen. Ich habe auch mit Leuten unterhalten. Ne? Ist im Grunde genommen, was er vorhin schon angesprochen hat, dass viele auf dem Platz auf uns zugekommen sind und sich im Grunde genommen bei uns bedankt haben, dass wir zumindest jetzt dastehen, weil uns kann keiner, der Pirate kann keiner vorwerfen in irgendeiner Richtung, dass wir irgendwas nehmen wollen, sondern wir sind nicht in dem Landtag, wir sind nicht in den Koalitionsverhandlungen, wir sind dort nirgends mit drin und wir müssen jetzt eigentlich diese Stimme sein, die im Grunde genommen genau dieses Kalkül, diese Verlogenheit ne, und das Ganze aufzeigt. Und da müssen wir einfach Wege finden, da ist eine Stadtratsanfrage ist schon mal gar nicht schlecht. Ich denke ein Stück weiter, wir müssen eigentlich, wir sind eben im Stadtrat in einer Fraktion mit Freie Wähler und einem FDPler. Ob das über die Fraktion funktionieren wird, kann man probieren. Aber unter anderem gibt es in Erfurt auch noch die Möglichkeit beim Stadtrat, die Möglichkeit der Bürgeranfrage und dann muss man das vielleicht über eine Bürgeranfrage machen. Und dann kriegt man Antworten und kann man sogar noch drei Nachfragen stellen. Also in die Richtung, das einfach nicht auf sich beruhen lassen. Also mit der FDP, das wird nicht funktionieren, weil der hat sich auf der Facebook-Seite mit bei der Demo angemeldet. Also maximal mit den Freien Wählern. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Du hast ja strategisch da richtig gedacht. Nicht umsonst hatte ich da diesen Machtkalkül auch in die PM reingetippt, weil genau darum geht's und das ist das Spielchen, das gespielt wird. Wie siehst du das bezüglich die CDU auf Neuwahlen spielt? Meinst du jetzt mich? Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Ja. Ja, du denkst in der Art ja strategisch über so Sachen nach und deswegen würde mich dazu deine Meinung interessieren. In der SPD ist es zurzeit so, das sieht man ja ganz klar, es sind genau 30% der Mitglieder noch Teil des alten Matschi-Flügels innerhalb der SPD. Das könnt ihr vielleicht als Thüringer besser erzählen als ich als Baden-Württemberger. Aber das, was in der SPD zurzeit passiert, auch diese Demonstrationen, sind halt auch eine Auseinandersetzung des alten Matschi-Flügels der SPD, des ehemaligen Landesvorsitzenden der SPD, der halt, wie heißt der Depp? Stefan Sandmann, das ist ein unbedeutender Funktionär der SPD, der ist irgendwie Beisitzer im Kreisvorstand in der Partei, aber halt sehr aktiv da in dem ganzen Kram halt vorschickt. Die CDU hat kein Interesse an Neuwahlen, weil Neuwahlen würden im Endeffekt bedeuten, dass die AfD unter Umständen noch stärker wird, weil die hat sich noch nicht entzaubert. Ihre einzige Anfrage, die sie bisher im Landtag vorformuliert hat, für die konstituierende Sitzung eingebracht hat, ist einfach Käse. Das kriegt nur keiner mit, weil kein Mensch liest kleine Anfragen. Aber die AfD wird stärker werden durch das ganze Chaos, was da herrscht. Die CDU selber ist zutiefst zerstritten, weil Liebermann wird es nicht mehr machen, ganz egal, was jetzt passiert. Für Liebermann ist die einzige Möglichkeit, was überhaupt noch passieren kann. Die SPD wählt oder Ramlo wird nicht gewählt. Und die CDU bietet der SPD Koalitionsverhandlungen an und den Grünen auch. Da können sie reingehen, ohne das Gesicht zu verlieren, weil Ramlo war nicht dazu in der Lage, seine Mehrheit zu sichern. Dann ist Liebermann unter Ministerpräsidentin weiterhin Ministerpräsidentin. Bei Neuwahlen ist sie es garantiert nicht, wird sie nicht mehr sein. Sie wird abgesägt werden. Dementsprechend hat ein Großteil der CDU überhaupt kein Interesse daran. Auf Kapeterle, das ist noch viel perfider. Also wenn man sich genau mit dem Landesgesetz in Thüringen auseinandersetzt, ist es so, dass jetzt im Augenblick ja kommissarisch die Regierung bestehen bleibt. Wenn kein Ministerpräsident gewählt wird an dem 5. Dezember, ist es so, dass dann diese jetzige Regierung um Lieberknecht weiter im Amt bleibt. Ne? Gleichzeitig schließt die Verfassung in Thüringen dort ein Misstrauensvotum, ne, und auch einen Rücktritt dieser Regierung über Misstrauensvotum aus. Ne. Und Neuwahlen können in Thüringen nur mit einer Zweidrittelmehrheit des Parlaments anberaumt werden. Das würde bedeuten, wird ein Ramelow am 5. Dezember nicht zum Ministerpräsident, mit einer Abweichstimme nicht zum Ministerpräsident gewählt, kann es uns blühen, dass wir weiter eine Lieberknecht als Regierung haben und die nicht absetzbar ist. Kleine Frage, Klaus. Also ich habe da noch eine andere Information. Es gibt auch eine Bestimmung, dass innerhalb von Frist XY, ob die nun 2 Monate ist oder was weiß ich, nach der Wahl muss eine neue Regierung gewählt sein. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es Neuwahlen. Also soweit ich weiß, steht sowas auch da drin. Nein, die Thüringer Verfassung ist übernommen aus Hessen und ich erinnere an 2008, 2009, Ypsilantis, wo Hessen über ein Jahr unter kommissarischer Regierung bis zur Neuwahl gelebt hat. Ich möchte mich auch noch bedanken von diesem K. Peterl für diese Analyse, die fand ich ziemlich treffend. Ich möchte noch was ergänzen. Also die SPD ist ja in einem desolaten Zustand in Thüringen. Die stärksten Leute in der SPD sind momentan die Oberbürgermeister der großen Städte. Und deshalb ist da auch Bausewein federführend bei den Koalitionsverhandlungen. Landespolitiker, die kannst du alle in die Tonne treten. Das hört sich doch alles an, als gäbe es da ganz, ganz viele Angriffspunkte. Da wäre dann ein guter Plan des Landesverbandes bis in den Dezember hinein und eine gute Unterstützung durch die Bundesöffentlichkeitsarbeit ja vielleicht eine sehr sinnvolle Sache. Jorgo? So, ich denke, die Diskussion, die driftet ja in eine Richtung, die gar nicht so gedacht ist. Mindestens so habe ich es verstanden. Also da ist was passiert am 9. November, was nicht unsere Zustimmung bekommt und wie wir da reagieren sollen. Und da die Mitpiraten, die haben uns also von ihren Erfahrungen da berichtet, ja. Und wie ist unsere Reaktion? So, unsere Reaktion, Öffentlichkeitsarbeit. Das erste Mal, wo ich in meinem Leben Öffentlichkeitsarbeit erlebt habe, war das auf dem Marktplatz in Vrama in Griechenland. Und der gute Mann, der hat versucht, seine Bananen zu verkaufen und der hat geschrien, was das Zeug hält, dass seine Bananen noch gelber sind wie die anderen, noch krümmer sind und die schmecken sowieso am besten. So, jetzt machen wir uns Kopfschmerzen, wie wir die Bananen der anderen verkaufen, nicht unsere Bananen. So, wir müssen gucken, dass wir es den Leuten, wenn es sein muss, vor der Demonstration, direkt vor der Demonstration und einen Tag vor dem 4. Dezember mit 5000 Flugblätter, denen zu zeigen, wie undemokratisch das Ganze ist. So, in Deutschland, da gibt es also Gesetze, was solche Sachen regeln. Und da sind jetzt 3 Parteien, die gewählt sind, so wie die gewählt sind. Und diese 3 Parteien sagen so, und jetzt wollen wir regieren. Und weil die CDU die Bonbons wegbekommen kriegt, fangen die an zu schreien, wie kleine Kinder, mit dem Arsch auf dem Boden und mit den Füßen schlagen, unsere Bonbons. Und das müssen wir den Leuten beibringen. muss immer den Leuten sagen, Leute, ihr geht hier auf der Straße für Interessen von ein paar Politikern, die denen Bonbons weg sind, wie kleine Kinder. Undemokratisch. Davon abgesehen, ich denke auch die Presse, da ist Aufgabe der Presse aufzuklären, die hat da versagt. Die berichten in der Nähe und die berichten nur teilweise und so wie es denen passt. Wahrscheinlich auch die Presse ist da in Thüringen in der Hand von den paar Leuten, was gerade der Bert TH erzählt hat. Meinung. Ja, Joiko, du hast das schon richtig analysiert. Das Problem ist ja, dass die ganzen Medien, nicht nur die Presse, der Mitteldeutsche Rundfunk, der ist mal geleitet worden von einem Herrn Reiter, der hat vor kurzem Selbstmord verübt und wurde vor circa anderthalb Jahren abgelöst. Im stolzen Alter, da war er schon fast 70 oder so. Dieser Mann hatte nicht etwa ein CDU-Parteibuch, der hatte ein CSU-Parteibuch. Das sind bei uns die Medien in Thüringen. Also um es kurz zu machen, da sind wir uns vielleicht alle drüber klar, Pirate im Augenblick überwiegend in Medien werden wir nichts erreichen. Ne? Das hatte Kai schon angesprochen, wir müssen uns andere Dinge einfallen lassen. Nee, das sehe ich anders und ich denke auch, dass das, was wir da am Sonntag gemacht haben, dann auch online-mäßig fortgesetzt haben, was dann auch letztendlich sicher einen Beitrag dazu geteilt hat, dass wir mit der PM irgendwo gelandet sind, dass wir da schon auch Kanäle auftun können. Ich glaube, wir haben unseren politischen Gegner am Mikrofon. Thomas. Ich bin natürlich kein politischer Gegner. Ich weiß auch gar nicht. Du bist sehr leise. Okay. Ja, jetzt hören wir dich. Gut. Ich bin natürlich kein politischer Gegner. Aber ist auch ganz egal. Ich würde es auch so vorbereiten. Wenn ihr eine Demo am 4. Dezember macht, dann muss das vorbereitet werden. Da müssen entsprechend vorher Infos im Internet sein, da müssen entsprechend vorher Infos in der Zeitung sein. Die Leute müssen vielleicht eine Woche oder zwei Wochen vorbereitet werden, dass eine Demo der Piraten da ist. Immer nur eine Demo zu machen und da nicht richtig drauf vorzubereiten, das bringt irgendwie nichts. Ich hätte beinahe gesagt, lass uns das wie die CDU machen, richtig vorbereiten. Und nochmal ein kleiner Hinweis, ich bin natürlich nicht der politische Gegner, aber ich habe Kollegen in der Piratenpartei, die wollen mir das immer nachhängen, weil dann können sie gut was gegen mich unternehmen. Nee. Vorbereiten, zwei Wochen lang, Vorschläge? Mindestens zwei Wochen. Was könnte das Thema einer solchen Demonstration sein, wenn die am 3. oder am 4. Dezember stattfindet? Was könnte eine einfache Nachricht sein, die man senden kann und die auf genau die Dinge aufmerksam macht, die ja verschiedene Leute gesagt haben? Ja, dazu muss man noch sagen, eine Demo auf dem Domplatz am 4.12. dürfte äußerst schwierig sein, weil da ist der Domplatz vom Weihnachtsmarkt belegt, der bereits im November beginnt. Und wenn ich es richtig weiß, ist zu dieser Zeit hat gar nicht mehr die Stadt oder so irgendwas, sondern dieser Domplatz ist für den Weihnachtsmarkt an einen privaten Betreiber, der die anderen Weihnachtsmärkte auf dem Wenigermarkt und im Anger, die wären alle vom selben Betrieb und auch die Ständevergebung und das Ganze. Und da ist, soweit ich weiß, das Hausrecht auch an denjenigen mit übergeben, dass die Stadt dort mal eine Demo genehmigen könnte. Ich denke, der günstigste Ort, der wahrscheinlich auch nicht mit Weihnachtsbuden belegt ist, dürfte der Ort vor der Staatskanzlei sein. Ja, jetzt nochmal eine Frage. Wo soll die Demo, also von der CDU-Mittelschutzvereinigung stattfinden? Das steht noch nicht fest. Genau, also Ihre Aussage ist im Erfurt. Genau, also auf den ganzen Medien, die bevölkern, steht nur, wir werden unseren friedlichen Protest am 4.12. Zeit und Ort wird noch bekannt gegeben, in Erfurt fortsetzen. Und jeder Teilnehmer vom Sonntag bringt mindestens noch einen weiteren Teilnehmer mit. Das ist alles, das wird sowohl von diesem Mitglied der CDU-Mittelstandsvereinigung als auch von den Sozialdemokraten dort gepostet und die NPD und die Freien Kameradschaften in Thüringen haben halt heute schon Ergebenheitsadressen losgeschickt, dass sie auf jeden Fall da sein werden, wo immer das sein wird. Das ist übrigens auch der Punkt, einer der Punkte, wo man ansetzen kann. Xossi hat eben gerade einen sehr guten Punkt übrigens auf Twitter, leider nicht hier, gebracht, dass es doch wohl sinnvoll wäre, mal darüber zu diskutieren, auch ganz klar, dass man fordert von diesem Menschen, der das Ganze organisiert hat, von diesem Mittelstandshaini, dass der sich bei der jüdischen Gemeinde, bei der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen dafür entschuldigt. Das wäre ein Punkt, mit dem man nochmal das Ganze auf eine andere Ebene zieht, nämlich auf diese Geschmacklosigkeit dieses Datums. Ja, das ist dann noch nicht einmal etwas, womit man die CDU angeht, sondern nur diesen Menschen und seine Idee selber und auch klar macht, wie unglaublich geschmacklos das Ganze war. Das hat Klaus ja eben gerade auch schon gesagt. Und da kann man natürlich sehr wohl was machen. Das ist halt auch ein Einfallspunkt, wo auch die Presse in Thüringen vielleicht unter Umständen darauf reagiert oder wenigstens woanders. Die Ruhrbarone, das war zwar ein hartes Stück Arbeit für die drei Leute, die da an Sebastian dran waren, diesen Artikel da zusammenzuklöppeln zu lassen, aber die würden da sicherlich auch nochmal was machen und auch andere Medien wie die Frankfurter Rundschau und so weiter. Und das ist ein Punkt, wo man dann auch was hat, nochmal auf den 4. Dezember hin orientieren kann. Wir wollen, dass der sich entschuldigt. Wir werden ihn so lange auf die Nerven fallen, bis er sich entschuldigt. Und wir werden uns das nicht gefallen lassen, bla bla bla, und dann auch was Politisches damit verbinden, halt eine politische Vision damit verbinden, weil sonst lohnt sich natürlich eine Demo am 4. Dezember nichts. Nur gegen etwas zu sein, ist da an diesem Tag dann nichts, weil die sind ja auch für etwas, nämlich dafür, dass es kein R2G in Thüringen gibt und denen muss man eine politische Vision entgegensetzen, was man will mit dieser Demo, warum man da ist. Also die werden sich wahrscheinlich berufen, dass sie angeblich zu einer Schweigeminute gleich am Anfang aufgerufen hätten. Das hat nur also wahrscheinlich kaum einer gehört, weil die hatten dort nur ein Megafon und bei angeblich 4000 Leuten war das überhaupt nicht zu hören, dass sie da eventuell eine Schweigeminute eingelegt hätten. Markus. Ja, hallo. Zunächst mal euch allen vielen, vielen Dank. Ich habe gerade in der letzten Stunde ganz viel gelernt über Landesverfassung, politische Machtgefüge und Zustand der politischen Parteien in Thüringen. Vielen Dank dafür. Zwei kleine Punkte, was man halt versuchen kann, was sehr schön ist, also wenn noch nicht klar ist, wo die das angemeldet haben, haben sie es vielleicht tatsächlich noch nicht angemeldet, dann ist eine ganz gute Möglichkeit, tatsächlich eine Vielzahl von Veranstaltungen an diesem Ding zumindest formell mal anzumelden. Das können ja auch unterschiedliche Leute und unterschiedliche Organisationen sein, zu allen möglichen Themen, aber dann kann man sich zumindest schon mal die nicen Plätze wegblocken. Das wäre vielleicht so ein Vorschlag und das andere, weiß ich nicht, kam mir jetzt halt so in den Kopf, aber erscheint mir jetzt, ich meine, also wofür soll man demonstrieren? Ja, wenn die gegen die Demo, gegen die Regierung demonstriert, dann ist höchstwahrscheinlich die andere positive Position für diese Regierung zu demonstrieren. Das weiß ich natürlich nicht, ob euch dann irgendwie in die eigene Partei um die Ohren fliegt oder ob ihr da vielleicht sogar tatsächlich Beschlüsse zu habt. Das sind Piraten ja manchmal auch ein bisschen kritisch. Haben wir denn da auch überhaupt einen Beschluss, wenn wir für was demonstrieren? Aber eigentlich wäre aus meiner Sicht der Schluss quasi tatsächlich total positiv und so weiter für diese Regierung zu demonstrieren, weil, wie ja eben auch schon angesprochen wurde, sozusagen die Leute, die das potenziell selber machen wollen, aufgrund des Gesamtgefüges ja im Moment geblockt sind und selber sozusagen nicht für sich demonstrieren können. Also und da wäre es ein Move mit Aussage natürlich, aber vielleicht eben der richtige Move, dann zu sagen, komm, wir machen Bündnis irgendwie und jetzt nicht irgendwie, weil die Linken, die SPD ist toll, sondern wir freuen uns auf die neue Landesregierung, sehen das positiv und wünschen Ihnen alles Gute für die Koalitionsveranstaltung so ungefähr. Hey, das gefällt mir saugut, Markus. Also vor der Thüringer Staatskanzlei melden wir eine Veranstaltung an, Körbe flechten für den Weltfrieden oder so etwas, nur um den Platz zu bauen. Das ist geil. Moment, das schreibe ich mir auf. Ich weise darauf hin, dass, dass heute hier ganz, ganz viele Leute sind und dass das wahrscheinlich auch im Krähennest-Podcast erscheinen wird, sodass ihr euch dann ziemlich beeilen müsst, das tatsächlich zu machen, weil der Bernd, der ist ziemlich schnell und der Bauer Jupp, die sind ganz, ganz schnell mit im Bereitstellen im Krähennest. Aber da muss ich dem Alios auch zustimmen. Ich lerne auch ganz, ganz viel heute und eigentlich ganz viele Sachen, die ich ganz, ganz übel finde. Bauer Jupp. Wir können auch Rücksicht nehmen mit dem Veröffentlichen. Darum wird gebeten. So, und was reden wir denn jetzt noch? Wir haben über die Gruppe dort gehört, wir haben über die Absichten gehört, wir haben eine ganze Reihe von Ideen geboren, was wir noch machen können im Laufe der nächsten 3 Wochen. Gibt es noch was, was wir heute besprechen sollten? Ich spreche vielleicht Thomas. Nicht. Ja, ich hätte da nochmal eine Frage. Wollen sich denn die Piraten tatsächlich, fangen andersrum an. Es geht ja offensichtlich um die Regierungsbildung in Thüringen. Ist die CDU jetzt dagegen, dass sich dass der Ministerpräsident aus der SED-Nachfolgepartei kommt? Oder ist es nur der Aufhänger und die CDU ist generell dagegen? Oder die Frage ist auch natürlich, auf welche Seite stellen sich die Piraten? Bist du fertig? Also in erster Linie kann sich die CDU nicht damit abfinden, dass sie mal nach 24 Jahren die Macht abgeben muss. Das ist das erste Problem der CDU. So, und der ganze Aufwasch, der hier gemacht wird, angefangen vom Bundespräsidenten, der sich da ein Unding erlaubt hat, bis zur Bundeskanzlerin, die nämlich nicht in ihrer Eigenschaft als CDU-Vorsitzende diese unsäglichen Äußerungen gemacht hat, sondern in ihrer Eigenschaft als Bundeskanzlerin, das muss man sich mal reinziehen, eine Bundeskanzlerin und ein Bundespräsident haben sich nicht in eine Regierungsbildung in einem Bundesland einzumischen. Ja, und die CDU sieht natürlich jetzt einfach das Problem, dass die Staatskanzlei anderweitig besetzt wird. Aber das Hauptproblem, wir hatten ja in Deutschland schon ein paar rot-rote Bündnisse. Allerdings hatten wir noch nie eins mit einem Ministerpräsidenten der Linkspartei. Und das ist nun ein totales No-Go. Na, das ist noch schlimmer. Also das Problem ist ja, dass die SPD das Innenressort bekommen soll, weil es wohl unerträglich ist für die CDU, dass die Linke dies besetzt. Ich weise darauf hin, dass es ja hier NSU gibt und die Verwicklungen, die bewiesen worden sind vom Verfassungsschutz und der Recht gut, was die aufdecken könnten, der Schwede. Also deswegen vermute ich einfach, dass die Verquickungen zwischen SPD und CDU einfach viel zu tief sind und dass jetzt sozusagen das geringste Übel ist, einfach so wie es jetzt ist. Und in der Tat, deswegen werden wir keine Linken bei den Demos sehen. Übrigens auch DGB und so weiter hält sich total raus, weil es das Beste, was sie machen können, um die Regierungsbildung Rot-Rot-Grün nicht zu gefährden. Die Situation in den Piraten kurz einzuschätzen, 2009er Piraten haben ein schweres Problem mit den Grünen und auch bei den Koalitionsverhandlungen, so berichten mir das die Kollegen von der Linken, sind nicht die Leute von der SPD, sondern tatsächlich die Grünen. Die Grünen sind das Problem auch bei Rot-Rot-Grün. Und die meisten Piraten, sage ich jetzt mal 2009er Piraten, haben ein schweres Problem mit den Grünen. Ja, da stimme ich dir voll zu. Ich habe auch ein Riesenproblem von den Grünen. Und ich wage auch noch keine Einschätzung, ob die Grünen das Ganze nur veranstalten, um es letztendlich scheitern zu lassen. Weil da gibt's ja Statements von den Grünen, die sind wirklich unsäglich. Und ich danke dir für den Hinweis zu der NSU-Geschichte. Man muss ja dazu sagen, ohne den Thüringer Verfassungsschutz gäbe es ja überhaupt keine halbwegs funktionierende NPD. Die haben die ja aufgebaut, die haben die ausgerüstet mit Leuten, mit Rhetorikkursen und so weiter. Gruselig. Lassen wir noch mal das Mikrofon, Gea und dann Peter. Ja, hallo, ich bin Anke, ich bin aus Eisenach. Folgendes zum Bodo Ramelow, weil vorhin die Frage aufkam, ob diese ganze Sache vielleicht nicht mit ihm vorgeschoben sein könnte. Ich rechne eigentlich damit, weil, wenn man sich die Biografie von Bodo Ramelow anguckt, ist er ein Niedersachse, der in Hessen, in Marburg, als Gewerkschaftssekretär tätig war. Und von dort dann nach der Wende hier nach Thüringen kam als Gewerkschaftssekretär von Thüringen für die HBV, die dann in Verdi aufgegangen ist. Bodo Ramelow kann man wirklich keine SED-Nähe nachsagen. Der war noch nicht mal in der DKP oder sonst was. Genau, und wenn ich nur eins ergänzen darf, und die Vorsitzende der Linkspartei, die ich persönlich ein bisschen kenne, die Susanne Hennig-Tralala, die ist jetzt 37 Jahre alt. Ja? Die war zur Wende 12 Jahre alt, aber da war sie bestimmt schon 11,5 Jahre bei der Stasi. Apropos SED und Landesvorstand der Linken, einer, und zwar Bernd Funtheller, ist ein ehemaliges SED-Mitglied. Alle anderen sind später eingetreten. Alle anderen. Ja, und man muss dazu sagen, Bodo Ramelow und die Henning haben bereits mehrfach kundgetan, dass in der Regierung keiner dieser noch verbliebene auf jeden Fall nicht an der Regierung beteiligt wird. Ja, und noch eine Bemerkung. Es gibt zwei Abgeordnete in der Linkspartei, die für die Stasi gearbeitet haben. In welcher Eigenschaft, weiß ich jetzt nicht. Einer davon heißt Ina Leukefeld. Die kommt aus Suhl. Und soweit ich weiß, wurde die jetzt zum sechsten Mal als Direktkandidatin in den Thüringer Landtag gewählt. Das muss man einfach mal akzeptieren. Und jeder von denen, die sie gewählt haben, jedem ist bekannt, dass sie bei der Stasi war. Wenn man irgendwie ein bisschen sich mit demokratischen Umgangsformen auseinandersetzt, dann muss man das einfach mal akzeptieren. Ich glaube, wir sollten einen Flyer mit Facts machen. Aber wir haben noch Mikrofon. Peter und Danebot. Okay, ein letztes. Also zu Bodo Ramelow muss ich nichts mehr sagen. Der ist Niedersachse. Der ist ungefähr so schuld an der SED-Diktatur wie ich. Ich bin Nordrhein-Westfale, bin in Bielefeld geboren, hatte Einreiseverbot in die DDR, konnte also an diesem Staat nichts ändern. Ich konnte noch nicht mal rein. Ja, das ist halt auch sehr skurril, dass mich die DDR-Führung nicht reinhaben wollte, während sie andere Leute nicht rauslassen wollte. So, es gibt zwei ehemalige Stasi-Mitarbeiter in dieser Landtagsfraktion. Das ist auch einer der Aufhänger dieser ganzen Demonstration. Es ist einfach so, dass natürlich bei einer Einstimmenmehrheit diese beiden Leute, so wie alle anderen, jeder einzelne Abgeordnete sowieso, auch nach dem Demokratieverständnis der Piraten übrigens, extremst wichtig für diese Regierung sind, weil sie müssen alle immer zustimmen, sonst gibt es keine Mehrheitsbeschlüsse. Es ist aber so, dass die Tochter eines entschiedenen SED-Gegners, der von der Stasi bespitzelt worden ist, der mehrmals vorgeladen worden ist, zu Stasi-Gesprächen, der bedroht worden ist, dessen Kinder in der Schule diskriminiert worden sind, sie auch. Sie erinnert sich noch sehr gut daran, dass sie als Pionier, dass sie bei Pionier nach Treffen immer in der hintersten Reihe stehen musste, weil sie und ihre beiden Brüder nicht mit der Pioniere waren, halt Katharina König, sagt, sie kann mit den beiden leben, weil nach ihrer Einschätzung von deren Lebensgeschichte hätten sie keinem einzigen Menschen geschadet. So geschadet, dass seine Existenz bedroht worden wäre. Das muss man akzeptieren. Damit komme ich noch zum nächsten Punkt. Mit Katharina König wird unter Umständen, außer die SPD kriegt das Innenministerium, die Tochter eines SED-Gegners und eine überzeugte NSU-Bekämpferin, unter Umständen Innenministerin. Wer vor der Wahl sich mal ein paar NPD-Foren angeguckt hat, sieht, von nichts mehr haben Leute in dieser Partei und auch in der AfD und anderen Parteien Angst, als dass das passieren könnte oder auch nur, sei es nur Staatssekretärin. Das ist der pure Horror, weil sie allein als Person schon dafür steht, dass sich unglaublich viel ändern wird. Und das Dritte ist, für Piraten ist eigentlich gar nicht entscheidend, wer jetzt in diese Regierung kommt, weil sie diskutieren ja auch nicht darüber, sie diskutieren, wenn sie eine Regierung ablehnen, wer welche Ministerien hat oder so, sondern es geht darum, wie sieht dieser Koalitionsvertrag aus? Ist der kompatibel zu Teilen der Programmatik der Piratenpartei? Wenn ja, dann ist das gut. Dann kann man den auch unterstützen. Das sage ich jetzt mal als Nicht-Pirat aus Thüringen. Wenn nein, dann muss man den natürlich bekämpfen. Aber das muss man an dem Koalitionsvertrag festmachen. Wie dieser Koalitionsvertrag aussehen wird, kann man an den 10 Eckpunkten, die jetzt veröffentlicht worden sind, schon mal ganz klar sehen. Das heißt, Abschaffung der V-Leute, im Bildungsbereich wird investiert und so weiter und so fort. Wenn man damit einverstanden ist, dann kann man das natürlich unterstützen und auch ganz klar positiv sich darauf beziehen. Wenn man das ablehnt, dann kann man das auch ablehnen. Aber das ist natürlich die Entscheidung der Piraten in Thüringen und nicht meine. Ja, Peter, das kann man nur weiter runter reduzieren. Nummer 1, die Linke hatte bereits im Wahlprogramm unter anderem auch eine Forderung, die Mehrwand in Thüringer Verfassungsschutz total abschaffe. Ne? Das Zweite und was im Wahlprogramm gehabt hat und was überall immer wieder verkündet worden ist von Katharina und alle anderen, ist eine nochmalige Auflage des NSU-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag. Wobei ja schon der letzte sehr, sehr hart war. Das war in der Formulierung und in der Ausführung, was in ganz Deutschland wirklich das Härteste war, was da rauszuholen war. Und wenn das nochmal kommt, da war manchmal die alle Angst. Lass mal den Donnerbot nochmal. Hi. Moin. Ja, was den Vater von Frau König angeht, der wurde ja nicht nur in der DDR verfolgt, hat ja auch jetzt gerade erst einen Prozess hinter sich gebracht. Mal ganz interessant. Ich bin aus Schleswig-Holstein. Ich bin ja auch schon etwas älter. Ich habe da erlebt, wie aus wem die Führung der CDU dort bestand. Ich habe noch den Ministerpräsidenten Lemke erlebt. Der wurde Anfang der 70er Jahre von Gerhard Stoltenberg als Ministerpräsident abgelöst. Lemke war Nazi-Bürgermeister in Eckernförde und in Schleswig gewesen. Und dann Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Und nachdem er Ministerpräsident war, war er noch lange Jahre Landtagspräsident. Einigen von euch wird vielleicht auch der Name Filbinger was sagen. Filbinger war Marinestabsrichter in Oslo, im besetzten Norwegen gewesen, hatte dort einen Deserteur, den sie wieder eingefangen hatten, dafür gesorgt, dass der zum Tode verurteilt wurde. In der ersten Instanz hatte der 8 Jahre Zuchthaus gekriegt. Das Urteil war dem Filbinger zu milde gewesen und er hatte dafür gesorgt, dass es eine Revision gab und da wurde er dann zum Tode verurteilt. Der hat noch ein halbes Jahr nach Kriegsende in Norwegen im Kriegsgefangenenlager einen deutschen Soldaten, der sich das Hakenkreuz von der Uniform gemacht hatte, deshalb zu einem halben Jahr Freiheitsstrafe verurteilt. Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein, war seine Aussage. Der war Ministerpräsident in Baden-Württemberg in den 70er Jahren und bis zu seinem Tode Ehrenvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg. In Schleswig-Holstein war das erste Kabinett, das wirklich von der CDU gestellt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, frei gewählter Landtag, bestand bis auf einen Minister aus Altnazis. Es war nur ein einziger Minister, der kein Nazi gewesen war, der war aber auch nur ein paar Wochen Minister. Denn es gab eine Pressekampagne gegen ihn mit der Begründung, seine Tochter sei mit einem englischen Major verheiratet. Da war der nicht mehr tragbar. Die Nazis waren schon tragbar. Und diese CDU, ja, die bläht sich jetzt auf. Diese CDU, die, ja, das ist einfach unglaublich. Die sollen einfach nur die Fresse halten. Das war's. Ja, aber wichtig ist jetzt, und jetzt komme ich nochmal zu den Grünen zurück, dass wir jetzt endlich den Unrechtsstaat DDR aufarbeiten. Das ist für die meisten Ostdeutschen ein Schlag ins Gesicht. Tut mir leid, also wir haben das im Westen versäumt, das war ganz schwer. Ich habe erlebt, wie eine Frau, eine ältere Frau in Kiel, erzählte von einem Kriegsgefangenenlager in einem Stadtteil von Kiel, Russe, wo sie als Jugendliche den Russen da durch den Stacheldraht irgendwie ein paar Stücke Brot zugesteckt hatte. Das hat die in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Kiel erzählt, als die Sache mit diesem Lager da aufgearbeitet wurde. Das wusste oder wollte keiner wissen, dass es da so eine Außenstelle vom KZ und Kriegsgefangenenlager gegeben hatte. Was meinst du, wie die angefeindet wurde als Landesverräterin, weil sie den Russen damals ein bisschen Brot gegeben hatte und weil sie damit jetzt rauskam? Ey, man muss Sachen aufarbeiten, sonst klappern diese Skelette den Rest deines Lebens da im Schrank vor sich. Die musst du da rausholen, das muss sauber aufgearbeitet werden. Das haben wir hier im Westen mit der Nazizeit nicht gemacht. Und das ist eine schwerende Wunde bis heute. Für manche Leute, jedenfalls für die Älteren. Ich kann euch nur raten, macht das, aber macht das selber. Lasst euch da von Wessis nicht reinreden, die es selber versäumt haben, mit der Nazi-Scheiße aufzuräumen und die aufzuarbeiten vernünftig. Dann ganz klasse, volle Zustimmung. Nur, wie du jetzt gesagt hast, die ganze Nazi-Scheiße wurde nicht ausgearbeitet. Ich stamme übrigens ursprünglich aus Baden-Württemberg. Und schönen Dank für das Beispiel Marinerichter Filbinger. Da gibt es ja noch x Beispiele. Der Leiter der Universitätsklinik Hannover war ein Mengele-Helfer etc. pp. Das ist alles unsäglich. Aber was ich nie zulasse und was ich nie akzeptiere, ist, wenn man das DDR-Regime mit dem Nazi-Regime gleichsetzt. Also da schwillt mir der Kamm. Das ist diese Extremismusdoktrin. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist grundverkehrt. Da bin ich völlig bei dir. Danneburg und zur Information, ich bin auch Baden-Württemberger und ich habe hab auch schon ein gewisses Alter. Ich durfte in Liebe ja viel Dinge als Ministerpräsident in Baden-Württemberg auch ertragen. Thomas. Ja, danke. Ich hätte da so eine Idee. Offensichtlich ist es in der Öffentlichkeit ein Graus, dass in Thüringen, einem ehemaligen Land der DDR, plötzlich einen SED-Minister oder einen SED-Nachfolgeparteiministerpräsident geben könnte. Da könnte man doch mal eine Anfrage starten, wie viele Mitglieder des aktuellen Landtages in Thüringen denn früher in der SED oder in den Blockparteien der DDR war. Und dann könnte man wahrscheinlich rauskriegen, dass da von der CDU ein Haufen Leute drin waren und dass da von anderen Parteien ein Haufen Leute drin waren. Und schon ist diese Angst in der Bevölkerung, dass da ein Funktionär einen Job kriegt, vielleicht vorbei. Es gibt keine Angst in der Bevölkerung. Es gibt eine Angst in der CDU. Ingenieur, diese Aufzählung, die gibt es schon. Die ist schon vor einer Woche in Thüringen veröffentlicht worden, dass in dem Landtag bei der CDU mehr davon sitzen wie in der Linke. Gut. Wir hatten das am Anfang schon angesprochen, zum Beispiel die liebe Frau Walzmann ist da ein hervorragendes Beispiel dafür. Wir hatten mal einen Ministerpräsidenten in Thüringen, der hieß Althaus. Das ist dieser gefährliche Skifahrer da. Und von diesem Herrn Althaus habe ich ein Video gesehen, das stammte aus dem Jahr 1987, als er als stellvertretender Schuldirektor und DDR-CDU-Politiker, CDU-Mitglied, eine flammende Rede für den Sozialismus gehalten hat. Joko. Ja, also wie viele Leute der jetzigen Regierung, also drüben, mal früher in der SED waren. Die Frau Merkel, die hat gestern am Sonntagabend im Rahmen dieser Feierlichkeiten gesagt, das war also ein Unrechtregime drüben, und wenn jemand gegen die Partei war, dann durfte er nicht Abitur machen, durfte nicht studieren und durfte auch nicht nach Moskau Physik studieren, da durfte nur die Linientreue. Jetzt wissen wir, die hat selbst zugegeben, was Sache ist. So eine andere Sache, Danneburg. Du irritierst mich. Ich bin jetzt seit 1970 im September in Deutschland und ich habe immer wieder gefühlsmäßig gehört, Nazis, da gab es vor dem Krieg nicht und nach dem Krieg nicht und das wissen nur ein paar wenige. Jetzt höre ich, da waren eine Menge davon. Ja, ja, es hat auch keiner was davon gewusst, dass die Juden deportiert und ermordet wurden. Das waren wohl die Heinzelmännchen, die das gemacht haben. Ganz bestimmt. Und vor allem nach dem Krieg war es niemand gewesen. Ne? Aber lass uns mal wieder zum Thema zurückkommen, bitte. Ja, Dirk, um den Kreis vielleicht ein bisschen zu schließen, weil wir sind auch langsam ein bisschen müde. Das geht schon ein bisschen lang. Das habe ich auch schon in den Pad ein bisschen versucht zu formulieren. Um den Kreis, um das zu schließen, es waren so viele dabei. Also der Eindruck von dem Sonntag. Ne? Ich war dabei, ich habe die Demo angemeldet, also die Gegendemo für die Piraten. Ich habe die angemeldet, wir sind dort abseits gestanden. Ich habe das Ganze mit einem Schild in der Hand relativ ruhig bis auf die Anfeindungen mir angeschaut, über diesen Platz geschaut. Ich kenne diese Domstufe aus anderen Dingen. Und ich muss eins sagen, ich habe dort also wirklich, das bin ich bis heute nicht ganz los, wirklich ein Gefühl der Beklemmung, der Beschämung, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wirklich ergriffen, das geht mir bis jetzt noch nach und ich bin nicht der Jüngste und ich habe mir eigentlich überlegt, also im Grunde genommen, so mein Eindruck ist, also so müssen sich damals viele derjenigen gefühlt haben von der SPD und allem anderen, die später verfolgt waren, als sie langsam aber sicher gesehen haben, wie das immer mehr geworden ist, mit diesen Fackelzügen, mit diesem Aufmarsch, dass eben ein paar es schaffen, ein paar wenige, ne, hier mit solchen Aktionen den Eindruck zu erwecken, als ganz, ganz viele in ihrer Richtung sind und dann eben diese NPDler mit da drin, die wenn dort, und das war über den ganzen Platz zu hören, skandiert haben, ne, wer Deutschland nicht liebt, der verlasse Deutschland. Ne. und da standen 4000 Leute mit Kerzen und haben die Dinger in die Höhe gehalten bei solchen Sachen. Und da ist mir eigentlich so eingefallen, was tue ich eigentlich? Muss ich jetzt Angst haben, dass dieses irgendwann, was ich aus der Geschichte kenne, mit der ich mich beschäftigt habe, dass das wirklich wiederkommt und droht mir vielleicht oder eventuell meine Kinder auch später mal verfolgen, weil ich dort an dem Tag auf diesem Platz gestanden bin und dagegen war. Ich möchte auch noch mal kurz was sagen. Ich war ja auch schon auf der einen oder anderen Demo. Ich gehe, glaube ich, so seit 20 Jahren auf Demos. Ich hatte an dem Lichtermeerabend auch ein sehr beklemmendes Gefühl. Also Klaus hat gerade schon sehr viel von diesen Emotionen beschrieben, dass NPDler mittendrin, wie gesagt, die standen sehr nah bei den Leuten, das rufen konnten und keiner da Widerworte gegeben hat. Dann steht da die Wiebke Musal, eine der AfD-Abgeordnete in Thüringen, und zündet da ihre Fackel mitten in der Menge. Das ist auch auf YouTube übrigens zu sehen. Es ist erschreckend. Ich, ehrlich gesagt, also es ist ein Gefühl, das kann man kaum beschreiben. Das ist eine Art Fassungslosigkeit, vor allem gepaart mit dem, was die Menschen dann da einem erzählen, die dann einem vorbeigehen. Wie gesagt, diese Stalin-Hitler-Vergleiche und so, und dieses Relativieren und so etwas. Mir hat sich im Magen umgedreht. Es ist einem schlagartig bewusst geworden, eigentlich schon vorher, aber sowas wie hier Drittes Reich und so etwas, es wird vielleicht nicht auf dieselbe Art und Weise wie früher passieren, aber die Gefahr, dass so etwas nochmal in Deutschland, sowas, dass sich die Rechte bewegt, nicht nur was wir in EU und in Deutschland schon an Rechtsruck an Wahlen erlebt haben, wir müssen da immer ein Auge drauf haben. Sowas kann trotzdem immer wieder auf irgendeine Art und Weise kommen. Und wie gesagt, dieses Gefühl der Beklemmung und auch teilweise der, naja, Angst, man musste ja auch hinterher irgendwie wieder zum Auto kommen, das wird man auch erstmal jetzt wieder nicht los. Ich war nicht positiv beeindruckt, ich war ehrlich gesagt ja auch beeindruckt, aber eher beängstigt. Ich nehme mal an, in 10 Jahren brauchst du keine NPD mehr. Wir haben ja die CDU. Und die AfD, die halt den Rechtspopulismus halt salonfähig macht, weil sich da Menschen mit Professorentitel hinstellen und alle die Leute bestätigen, die am Stammtisch dieses "Ich bin ja kein Nazi, aber" Gehabe jetzt wieder richtig schön nach draußen tragen können. Deswegen finde ich, die AfD ist noch bei weitem gefährlicher als eine NPD. Ja, aber die AfD wird, denke ich mal, wenn sie jetzt im Parlament sitzt, ähnlich wie mal die DSU in Sachsen-Anhalt, wird er die Flügel gestützt kriegen. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die CDU und insbesondere auch die CSU, noch ein bisschen schlimmer, alle ins Boot holen will. Und du hast eben in Deutschland, wenn du das mal realistisch dir anguckst, du hast in Deutschland ein Potenzial. Jeder zweite Deutsche ist latent ausländerfeindlich und hat rechtes Gedankengut. Und es gegen der will Schwule wieder in Lager stecken etc. pp. Das wird völlig falsch eingeschätzt, meiner Ansicht nach. Das sind 50%. Und wenn morgen wieder ein guter Rhetoriker kommt, der in die Richtung geht, dann stehen alle Gewehr bei Fuß und heben den rechten Arm. Nach dem, was ihr da heute erzählt habt, was da auch an Äußerungen kam, meine Güte, wir haben am Mikrofon die Trachea. Ja, um nochmal auf diese, was jetzt eben gerade gesagt wurde, zu kommen. Wir haben ja in Eisenach jetzt seit kurzem ein fliederfarbenes Haus, das eigentlich von einer, ich sag jetzt mal, verdeckten Farbe her braun ist. Und unser sehr verehrter, in Anführungsstrichen, sauberer Herr Stadtrat, Patrick David Wieschke, der auch im Moment auf Saubermann versucht hat zu machen, da sind zum Glück ein paar geleakte Polizeiakten dazwischen gekommen. Der ist so einer, der es gelernt hat zu reden. Das ist einer, der hier es hinkriegt, ohne platt wirklich zusammenhängende Reden zu halten. Und das ist auch das, was bei dem hier zieht. Es gibt teilweise bei der letzten Kommunalwahl Wahllokale in Eisenach, da haben die 12% und mehr gekriegt. Und diese Stimmen zieht Wieschke. Ich wollte eigentlich vorhin was anderes sagen, aber das ist mir gerade entglitten. Aber das ist jetzt gerade so spontan. Vielleicht fällt mir es nochmal ein. Thomas. Ja, danke. Ich wollte nochmal zurück zum Thema an die Thüringer oder auch Erfurter Piraten. Was wollt ihr denn jetzt konkret machen? Also ich fand die Sachen, die der Peter vorhin berichtet hat, interessant. Vielleicht sollte man das Volk einfach mal informieren. Informationszetteln. hey, guckt mal, was die CDU hier macht und was die CDU mit der AfD zusammen macht. Vielleicht muss das einfach mal veröffentlicht werden. Okay, war's wieder. Nochmal zur Erinnerung. Es ist nicht die CDU, es ist die CDU-Mittelstandsvereinigung. Egal, wer denn da nachher aufschlägt. Und diese Ausrede haben die halt immer. Das macht ja nichts. Man muss ja nicht auf jede blöde Ausrede eingehen, oder? Davon auch reicht doch schon völlig, die Personen gegenüberzustellen, die da agieren. Und einfach mal kurz deren Geschichte, genau in der Länge, wie ihr sie jetzt gerade eben beleuchtet habt, mal zu beleuchten. Das ist doch extrem bildend. Ja, das kommt dann aber, das musst du aber auch schon ein bisschen geschickt anpacken, weil was Thomas jetzt halt hier gerade vorgeschlagen hat, ist in der Praxis nicht so einfach. Es kommt natürlich auch darauf an, wenn du so das jetzt über Handzettel, Internetseite, worüber auch immer, du musst dir ja darüber bewusst sein, wie du die beste Tragweite dafür bekommst. Da musst du schon sehr kreativ sein und auch wirklich einen Nerv treffen, weil viele Leute, wie gesagt, versuchst es mit Handzetteln, stecken die weg und ist gefressen. Machst es per Pressemitteilung, wird nicht abgedruckt, ist gefressen, das Thema. Wie gesagt, es ist schwer, aber auch wenn ich die Idee sehr sympathisch finde. Aber Kai, wir sollten es zumindest versuchen, weil allein wenn ich diese Ausrede von der Herold sehe, ne, die dann ganz dumm doof daherkommt und sagt, ich wollte doch nur ein Licht hochhalten und der Fackel anzündet. Ne, also ich weiß, ich kann das nicht abnehmen, aber ich sehe auf der anderen Seite auch, dass vielleicht 50% derer, die dort Licht hochgehalten haben, die auf dem Platz waren, im Grunde genommen in keiner Weise gewusst haben, um was es eigentlich geht, was sie da in dem Augenblick eigentlich tue. Und da sollten wir vielleicht wirklich drüber nachdenken, Informationen rauszugeben, darauf aufmerksam zu machen und das vielleicht ohne irgendjemand anzugreifen. Weil wenn man diese Leute angreift, dann kriegt man natürlich auch eine reflexartige Gegenreaktion, ne? Die fühlen sich dann getroffen, oder weißt du, wie das meistens passiert, wenn man sich bei was ertappt fühlt, ne? Ohne dass man das vielleicht sogar bewusst war, dass man wirklich, wirklich mit ganz einfacher Aufklärung, oh, völlig wertfrei, damit könnte man vielleicht was erreichen, weil dann könnte man vielleicht erreichen, dass es nicht wieder wie 33 oder so vor einfach so geht, dass eben viele nur Mitläufer waren und irgendwann dann vom Mitläufer zum Mittäter geworden sind, weil sie einfach nicht mehr zurück konnte. Hey, Klausch, wenn ich sage, es ist schwer, heißt das nicht, dass es unmöglich ist. Na klar, schauen wir mal, was wir da reißen können. Ein wunderbares Schlusswort für einen spannenden Abend. Nein, wir haben noch mal Mikrofon, Tag, ja. Mir ist gerade wieder eingefallen, was mir eben entglitten war. Es gibt diverse Online-Medien, die berichtet haben, was jetzt schon an Folgen für einige linken Politiker anhand dieser ganzen Dreckskampagne, die da seit einiger Zeit läuft, aufgetreten ist. Also Bodo Ramelow selbst erhält Drohungen, Morddrohungen, seine Frau wird am Telefon gestalkt, wird auch bedroht und es hat mindestens zwei Fälle gegeben, wo bei linken Politikern die Radmuttern am Auto gelockert wurden. Ja, das kann ich bestätigen. Das wird dann auch bei Ehefrauen getan und so weiter. Ich hatte erst vor, ja, vielleicht eineinhalb Monate Gespräch mit einem Politiker der Linken, der mir davon berichtet hat. Das sind letztendlich eigentlich, wenn man so das gesamte Geflecht an Handlungen ansieht, was man da so erlebt, eigentlich die Methoden, die sie scheinbar so in den Geheimdienst und sonstigen Schulen im Osten gelehrt haben, letztendlich, um Dinge zu verändern, so in die Richtung, wie man sie will. Die deutschen Geheimdienste sind ja auch nicht etwa damit beschäftigt, amerikanische und französische Wirtschaftsspionage aufzudecken oder zu bekämpfen. Die beobachten Gregor Gysi. Ja. Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Also wenn ich linker Politiker bin, also von der Linke, die Linke, dann muss ich unter Umständen damit leben, dass meine Frau irgendwie bedroht wird. Also hier in Deutschland, nicht irgendwo sonst wo, sondern das ist halt so. Das soll ich schicksalsergeben hinnehmen. Damit muss man sich aber nicht abfinden. Ja, aber so hörte sich das gerade an. Also das ist halt so und das kenne ich auch von anderen. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass sich sonst keiner aufregt, weil ich wollte eigentlich jetzt ins Bett. Aber dieser Satz, das ist halt so, das passiert halt. Und da sagt eigentlich keiner was. Das verstehe ich nicht. Also das ist aber tatsächlich relativ normal, auch wenn es also natürlich unschön ist und man was dagegen tun muss. Aber die Aussage, dass das halt passiert, stimmt. So rein, sag mal, neutral betrachtet. Also ich weiß noch, als wir in Schleswig-Holstein die Barschel-Affäre hatten und der SSW-Abgeordnete Meyer da massiv unter Druck stand, der kriegte auch Morddrohungen. Der hat sich sogar eine Pistole gekauft, obwohl er im Krieg als deutscher Soldat desertiert war und in Dänemark im Widerstand war. Hat er sich nochmal wieder eine Pistole zugelegt, hat einen Waffenschein und hatte zwei Polizisten vor der Tür stehen, wochenlang. Ja, aber es geht doch gar nicht. Also vor allem, wenn die Familie, also nicht nur die Person, sondern auch die Familie mit bedroht wird. Also wo sind wir? Bananenrepublik? Wenn ein Gewerkschaftsführer einen Streik mit organisiert, dann veröffentlicht die Bildzeitung seine Telefonnummer, damit er der ganze angetrunkene Bildzeitungspöbel anruft und rumpöbelt. Und der Fokus fotografiert sein Haus und seine Türklingel, damit er da Besuch kriegen kann. Das ist alles ganz normal. Und es ist kein Zufall, dass es ausgerechnet Fokus und Bild sind. Die Blätter, vor allem die Bildzeitung, die damals an der Verschwörungstheorie von den Dönermorden gebastelt hat. Ja, und, okay. Ich gehe. Du hast recht. Das ist die Latrine des NSU, ja? Die Bildzeitung. Und das ist die Latrine des NSU, ist die Bildzeitung. Und dass die sowas machen, ist ganz normal. Ganz normal, da regt sich keiner drüber auf. Und wenn andere Leute das im kleineren Maßstab machen, nicht in der Millionenauflage, sondern mal eben hinschleichen, Radmuttern lösen. Bei mir haben Nazis 2011 die Reifen plattgestochen am Auto und Hakenkreuze draufgeschmiert. Damit musst du halt leben. Genau, entschuldige bitte, Kyra, ich habe das vorhin zynisch gemeint. Sie entschuldigt das Zynische, aber nicht das Kyra. Kyra. Ja, so ist es. Und was jemand gerade gesagt hat zu den NSU-Morden, sehr interessantes Buch, gibt es auch als Hörbuch, Stefan Aust, zu den NSU-Morden und zu der Aufarbeitung, sollte eigentlich jeder mal lesen, weil es ist total gruselig. Und will ich in einem Land leben, wo Politiker bedroht werden, weil sie in bestimmten Parteien sind, weil sie bestimmte Meinungen haben? Kyra. Also ich bin völlig fassungslos. Kyra, du lebst in einem Land, in dem Politiker bedroht werden, weil sie eine andere Meinung haben. Entschuldige, Bernd. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das inzwischen eigentlich hier eine Situation ist, wenn ich mir überlege, das Wahlkreisbüro in der Kreisstadt von dem Landtagsabgeordneten der Linken, das ein junger, relativ junger, sehr vernünftiger Mensch ist, muss ich so sagen. Mit dem hatte ich auch schon lange vor der Piratenzeit Kontakt, weil er sich einfach für die Dinge, die hier die Bürger betrifft, einsetzt und auch auf dem Laufenden bleiben will. Auf den wird, ich weiß es nicht in welchem Abstand, aber alle 2-3 Jahre findet irgendein Brandanschlag oder sonst was Anschlag auf dieses Büro statt. Und ob da jetzt jeder da sich wirklich so drum kümmert bei irgendwie Landeskriminalamt und wie, da gibt es immer wieder ganz interessante Erkenntnisse und so weiter, was man da so hört. Also dass da irgendwie Farbbeutelattacken, Schmierereien, alle Fensterscheiben eingeschmissen werden von den Büros, das passiert hier relativ regelmäßig. Also es gibt ja Umfragen, denen ich zwar misstraue, aber solange es sich 30% der Deutschen einen Kaiser wieder wünschen, haben wir in diesem Land weniger als 50%, die eine Demokratie wollen. Die Deutschen sind demokratieunfähig. Das ist nicht ganz so schlimm wie 33, aber es ist immer noch schlimm genug. Oh, bitte keinen Kaiser, lieber den Markus. Ich wollte noch mal einen Aspekt aufgreifen, oder es sind wahrscheinlich mehrere Aspekte, der heute Abend gefallen ist, der mir sehr gut gefallen hat oder nicht hochspannend fand. Das war halt noch mal der Hinweis drauf, was das denn realpolitisch bedeuten würde, wenn diese Koalition zustande kommt, eben mit einer Staatssekretärin oder gar Ministerin, Katharina König im Innenministerium. Dann würde diese NSU-Sache noch mal richtig aufgerollt werden und da haben, glaube ich, dann tatsächlich gewisse Strukturen Angst eben vor. Und das ist ja hier auch in vielen Wortbeiträgen angeklungen, ne? Auch mit dem Verweis irgendwie auf die ganzen Nazis in den frühen Organisationen oder Organisationsformen der Bundesrepublik so. Ich glaube, gefallen war nicht unter den vielen die Organisation Gehlen, halt der Vorgänger des Bundesnachrichtendienstes. Kann man sich auch mal den Wikipedia-Artikel zu angucken. Das heißt, die Nachrichtendienste sind ja auch so jetzt noch unter dem Fokus über diese ganze NSA-Sache. Und ich glaube, das ist dann noch potenziell könnte noch eine weitere Angst sein. Ja, einmal, dass der NSU tatsächlich aufgeklärt wird und dass sozusagen da ganz, ganz viele ganz hässliche Sachen bei rauskommen. Aber das könnte eben halt auch so eine strukturelle oder ein massiver Angriff dann eben halt auch auf die Dienste insgesamt sein. Da wurde ja auch schon auf das Wahlprogramm der Linken hingewiesen. Ich glaube, was wir eben an diesen ganzen Beispielen, die wir besprochen haben, sehen kann, dass das eben so ein strukturelles Problem in solchen Organisationen, gerade eben bei den Geheimdiensten ist. Dass wenn du da am Anfang, ich gehe jetzt nochmal wieder zu den Nazis, da halt Nazis reinpackst, vielleicht sogar, weil du gar keine anderen hast, die den Job machen, aber es ist vielleicht trotzdem keine gute Idee, dann stellen die ja auch irgendwie, haben die dann ja auch Personalverantwortung, stellen andere Leute ein. Das heißt, so ein System, das kalibriert sich dann so ein bisschen selber und schafft sich seine eigenen Filter. Ich glaube, heute nennt man das dann Filterbubble oder so. Und wenn da jetzt tatsächlich mal eine Regierung drankommt, die das unterstützt, dass das aufgearbeitet wird, was dort sozusagen exekutiv auch vielleicht eben in der jüngeren Geschichte stattgefunden hat, dann sind eben solche Systeme, die über Jahrzehnte gewachsen sind, glaube ich, tatsächlich wirklich massiv bedroht. Und vielleicht sind eben auch einige dieser krassen Beschreibungen, die wir da eben gehört haben, jetzt halt eben tatsächlich dann ein Resultat, also um jetzt sozusagen von den Rechten, wobei man das ja auch wieder nicht so ganz weiß, also vielleicht noch ein weiterer Wikipedia-Artikel zum Empfehlen ist dann die Gladio Stay-Behind-Truppen der NATO, auch aus der Zeit in den 55er, 60ern, aber jetzt mache ich mal einen Punkt. So, und wir sollten jetzt auch mal einen Punkt machen, weil wir haben jetzt 2 Stunden gesprochen und die Leute, die morgen in Erfurt aufs Amt müssen, die müssen jetzt langsam ins Bett, sonst sind die morgen früh nicht fit. Und nach dem, was ich heute Abend gehört habe, hoffe ich, dass dem letzten Piraten irgendwie klar geworden ist, wo der politische Gegner sitzt. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, das war nicht am Parteitag in der Reihe hinter uns. So, ich danke euch für diesen wunderschönen Abend. Tut mir leid für die etwas harsche Abmoderation hier, aber das ist jetzt einfach erforderlich, sonst nehmen wir da einen Bogen nach unten. Ich danke euch sehr für eure Erklärungen über die Zusammenhänge da, über das, was wir erlebt haben oder das, was ihr erlebt habt und was wir jetzt miterleben durften auf diese Art und über ganz, ganz viel Politik. Ganz, ganz lieben Dank an Rainer, Markus, Kai, Klaus, Bratwurst, von dem ich immer noch nicht weiß, wie er heißt, und Bernd. Jo, dann kläre ich das mal kurz auf. Bratwurst ist, wie gesagt, unser neuer 1V, Sebastian heißt er. Ich bedanke mich bei dir und auch bei einem recht herzlich. Das war ja alles recht spontan gestern entstanden. Dafür finde ich, ist es klasse gelaufen. Lasst uns an der Sache dranbleiben und da was Gutes draus machen. Schönen Abend. Halt, ich bedanke mich auch. Und? Ja, klar, ich bedanke mich auch. Also es war schön, darüber gequatscht zu haben und jederzeit wieder. Und ich hoffe, alle haben mal so ein bisschen gelernt oder einfach oder denken zumindest mal so drüber nach, welche Gefahren sich einfach mal so nebenbei durch die Hintertür einschleichen können, mit welcher Lethargie und Ohnmacht, wie ich es gerade auf Twitter geschrieben habe, wie die um uns greift, was wir alles als normal ansehen und wo es doch mal wichtig ist, dass wir Piraten wirklich unser Maul ganz weit aufreißen. Dankeschön. Ich fand das auch sehr schön hier, aber ich vermisse etwas. Wo sind denn die ganzen Nazi-Trolle abgeblieben, die sonst bei so einer Diskussion normalerweise auftauchen würden? Habt ihr das so wie ich? Ich habe eine Axt, einen Spaten und einen großen Garten, oder was habt ihr da gemacht? Ich Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.